Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem kühlen Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 35 im Oktober 2011, womit wir jetzt Dreijähriges feiern. Stößchen, ich bin Joke. Das war aber schön. Okay, Kontinuos. Ich glaube, wir könnten mittlerweile mal so einen Zusammenschnitt machen an Anfängen. Ja. Das wäre bestimmt auch mal lustig. Ja, ich bin Marleen und ich habe auch neulich überlegt, wir könnten mal so eine Compilation machen von allen Liedern, die wir schon angehängt haben. Außer denen, die so ein bisschen schlimm waren. Illegal noch sind. Illegal. Die uns in rechtliche nur die legalen. Nur die legalen, dass wir nur die, jetzt Vogel Steff. Ich bin Steff, hallo. Und ich muss noch mal kurz in das Rechner reingucken, weil der war absolut leer und jetzt ist er sehr irritiert mit irgendwie Stromversorgung an, aus, schlafen, wach und. Vielleicht einfach auf Ruhezustand manuell gehen? Dann mach ihn einfach zu. Ich mach ihn jetzt einfach mal zu. Oh Gott. Er wird sich nicht mehr erholen. Also man kann so einen Rechner auch auf Ruhezustand manuell. Naja, er kann da auch einfach noch so ein bisschen laden. Und ich beruhige mich und mache jetzt Podcast. Es geht ja eher darum, ob der Bildschirm auch... Er kriegt keine Luft mehr. Nein, Link, nein, mach das jetzt. Also wir machen okay. Diese Folge jetzt zum zweiten Mal. Ja. Weil wir beim ersten Mal... Aber das erste Mal ging anders los. Das erste Mal ging es anders los, jetzt ja. Jetzt müssen wir erstmal diesen Rechner hier irgendwie zum Schlafen bringen. Mhm. Also wir haben gestern eigentlich schon mal angefangen. Kannst du meinen Rechner nicht in den Schlaf schaukeln? Ja doch. Oh, Steff liegt den Rechner jetzt in den Schlaf. Schlaf ruhig bein. La la la la. La la la la. Ach ja. Na, jedenfalls sind wir gestern fast eingeschlafen, als wir den Podcast gemacht haben. Deswegen müssen wir den heute nochmal machen, weil wir gestern tatsächlich das erste Mal abgebrochen haben. Ich glaube auch das erste Mal in der Podcast-Geschichte. Ne? Historisch, aber... Historisch, das lag Geburtstag, natürlich genau. Wir dann gleich so, wow, abbrechen. Wow. Ja, jetzt zweiter Versuch. Was so ein bisschen komisch sein könnte, weil wir jetzt irgendwie zumindest über die ersten Themen gestern schon gesprochen haben und wir werden das jetzt nochmal tun. Ich hoffe, wir schaffen das. Ach, es wird natürlich noch viel besser, weil wir jetzt natürlich auch Zeit hatten, alles total gut zu analysieren und nochmal mit ganz neuen Gedanken zu füllen. Ich trinke übrigens Earl Grey, also wir trinken alle Earl Grey. Mit Klunches. Und ja, Prosecco, und weil Prosecco. Wir ja Geburtstag haben. Und ich trinke auch noch Wasser, weil ich nicht genug bekommen kann. Stößchen, damit Joke noch ein Glas mehr hat. Yeah. Ja, Stößchen. Ja. Ach so, ja. Stößchen auf unseren dritten Geburtstag. Was ich ja übrigens total cool finde, ne? Also ich möchte gerne sagen, ich finde es schön mit euch zu podcasten, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn wir zu viel lachen, aber sonst ist es sehr schön. Durch Höhen und Tiefen ist es sehr schön. Und ich möchte mich natürlich auch bei allen Hörenden bedanken, die immer hören und Kommentare schreiben und das ist cool. Ich finde, das macht Spaß. Ja, und ohne euch hätten wir das gar nicht so weit gemacht, wahrscheinlich. Ohne die viele positive Bestätigung und Kommentare. Auf jeden Fall, ja. Ein Zeichen, dass wir irgendwie wahrgenommen werden, geschätzt werden, wie wir uns das so ausgedacht haben, sodass irgendwie das Format Anklang findet. Das ist echt cool. Ja. Das freut mich. Well. Ja. Joke ist wieder da. Ich bin wieder da, genau. Letztes Mal war ich nicht da, da musste ich meine Magisterarbeit schreiben. Einen Abend lang konnte ich halt nicht kommen. Jetzt habe ich sie abgegeben und jetzt bin ich wieder da. Also, ja. Also. Ja. Und Joke ist jetzt wieder da. Und da denkt ihr jetzt bestimmt, jetzt reden sie endlich über Mode. Weit gefehlt. Jetzt reden wir lieber über andere Sachen. Und zwar... Ja, Mode ist Dauerbrenner und wir verschieben es nochmal, sorry, weil irgendwie in den letzten Tagen so viel passiert ist. Um uns rum hatten wir das Gefühl, da müssen wir erstmal drüber sprechen. Wieder therapeutisches Aufbereiten. Ich habe das Gefühl gehabt und habe es durchgesetzt. Ja. Yuko mit seiner naturdominanten Art hat durchgesetzt, dass wir jetzt über Antiqueer reden. Richtig? Ja, so im Groben schon, ne? Ja, okay. Also irgendwie... Na, ich glaube, es wird so eine Folge, wo wir so ein bisschen, in der wir so ein bisschen über gemischte Themen sprechen, die uns in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind. Und darauf schon befragen, ob es da irgendwie Zusammenhänge gibt oder ob irgendwie Dinge in eine ähnliche Kerbe schlagen. Also ob sich irgendwo Verbindungen ziehen lassen oder auch nicht. Also einfach auch so ein Sortieren. Ich merke, dass viele Sachen irgendwie noch in mir rumschwirren, die ich einfach auch noch gar nicht so sortieren konnte. Was war denn was fällt dir denn ein von den Dingen, die in den letzten Tagen passiert sind? Oh. Also irgendein Beispiel. Ja, wir hatten zum Beispiel diesen Chorauftritt. Chorauftritt. Was hatten wir denn für einen Chorauftritt? Oh. Also wir haben ja einen Chor. Die Polyphonen Knaben Chorschwuchteln. Das ist natürlich der beste Chor der Welt, natürlich. Auch der bekannteste. Der bekannteste Chor der Welt auch. Und wir wurden eingeladen nach Hannover zu den Perlen, das ist da das queere Filmfest, um dort auf der Abschlussparty zu singen. Und das war der schlimmste Auftritt, den wir in unserer Chorgeschichte hatten. Abgesehen von dieser einen WG-Party. Ja, aber das war, ja, aber da wurden wir nicht so vollkommen ignoriert. Also wir wurden irgendwie vollkommen ignoriert. Es war ein ganz tolles Gebäude und es ist auch, ich freue mich total, dass wir eingeladen wurden. Und die Veranstalterinnen waren super. Haben sich super um uns gekümmert und waren auch super, haben sich auch total gefreut. Mhm. Dass wir kommen und so, und es war wirklich eigentlich bis zu dem Punkt, als wir aufgetreten sind, war es eigentlich alles ziemlich toll. Ja. Wir hatten den tollsten Auftrittsort. Ja. Also die Fotos sind super geworden. Also wer Hannover kennt, kennt wahrscheinlich auch die Kumbalansche Galerie. Das ist ja das alte Treppenhaus vom Schauspielhaus, was erhalten geblieben ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Also nach dem Zweiten Weltkrieg nicht kaputt war, muss man eher so sagen. Und das ist halt, ja, das ist übrig geblieben und wird halt als Partyraum benutzt und auch diese Treppe, es ist halt so eine riesige Freitreppe im Raum, es ist halt ein Treppenhaus, das heißt, dieser Raum oder diese Räumlichkeiten bestehen viel aus Treppe. Und da gibt es halt, dann noch ein bisschen was drumherum, kleine Tanzfläche und so, ein bisschen was zum Aufhalten. Und das wird auch bespielt, soweit ich weiß, vom Schauspielhaus, diese Treppe. Und die ist wirklich, also wirklich so 10 Meter hoher Raum mit Stuck und wunderschön. Wunderschön. Und Kacheln und. Ach stimmt, mit so so Jugendstil, sehr schick. Ja, war sehr schön. Wir waren ganz, uns ist die Kinnlade runtergefallen, als wir da ankamen und waren ganz begeistert. Und so. Und dann kam der Auftritt. Genau. Also wir sind auch echt super betreut worden und so und hatten uns irgendwie eingesungen und alles und es war irgendwie alles so im Rahmen. Es hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben, aber irgendwie wir hatten das Gefühl, ach naja, ist jetzt alles nicht so schlimm. Aber offensichtlich war das einer der Probleme, die da waren, weil wir waren wohl ein bisschen spät. Das war schon auch, glaube ich, ein Punkt. Aber es war tatsächlich so, dass wir nicht. Also also 50% der Leute haben zur Seite oder mit dem Rücken zu uns gestanden und wir haben gefühlt echt gegen eine Wand gesungen und gespielt, irgendwie, also performt. Mhm. So. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, ich glaube, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt. Mhm. Ja. Das war natürlich auch eine sehr ungewohnte Situation, weil wir standen auf dieser Treppe und es war irgendwie so. Ich stand vorne, ich hab niemanden gesehen, außer diese ignorante Masse, also vor mir so. Wir waren nicht angeleuchtet, was glaube ich auch ein Problem war. Also wir haben halt irgendwie echt so ein bisschen im Halbdunkel standen wir so da. Aber wir haben natürlich trotzdem geleuchtet, weil wir immer sehr viel Pink an uns haben. Aber wir sind halt einfach kein professioneller Chor. Wir sind keine professionell ausgebildeten Stimmen. Das bedeutet, man muss schon auch einfach zuhören, wenn man was hören will. Und vor allem sind wir halt einfach kein, also für die Leute, die uns nicht kennen, was ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann, aber ich sage es trotzdem mal, wir sind halt einfach kein Chor in dem Sinne. Ich sage mal, wir sind eine Performance-Gruppe. Also wir machen halt eine Show. Und die machen wir mit ziemlich viel Hintergedanken. Und wir machen die um einen Chorauftritt rum. Also wir performen einen Chorauftritt. Aber eigentlich ist die Show mindestens 50% von dem, was wir da machen, also macht halt irgendwie uns aus. Ja? So, und das ist halt, die singen zwar, aber das ist halt eher so ein Performance-Auftritt. So. Und das wurde einfach so überhaupt nicht verstanden. Also das war schon echt krass. Also das war wirklich, wir waren hinterher auch alle ganz fertig. Ja, weil es so Energie gesaugt hat. Ja. Also ich hatte noch nicht mal dieses Gefühl, das so gegen eine Wand zu singen, sondern halt irgendwie so in so einen Schwamm hinein. Dass halt auch echt so Energie einfach so direkt irgendwie weggesaugt wurde. Und sowas ähnliches hatte ich mal, als wir mit dem Chor beim Bubenball auf der Cap San Diego aufgetreten waren. Das liegt im Hafen bei den Landesbrücken. Das war natürlich auch wiederum so ein tolles Setting und so und vorbereitet. Und dann hatte sich so ein großer Halbkreis irgendwie vor unserer Bühne irgendwie gebildet. Und wir sind dann so ins Leere geplumpst und dann gab es auch noch Lautstärkeprobleme, dass man uns nicht gut hören konnte. Und da haben wir uns dann, glaube ich, ziemlich überkrischen. Da haben wir, glaube ich, sind alle sehr laut geworden, um das irgendwie abzufangen. Was nicht funktioniert hat, das habe ich dieses Mal lustigerweise nicht gemacht. Ich bin nicht viel lauter geworden, weil ich einfach wusste, es hat keinen Sinn. Oder so dieses Gefühl von, da würde ich dann auch noch meinen sicheren Stimmrahmen verlassen, wenn ich jetzt noch rumschreien würde. Naja, und also so, das hat aber so dieses Gemurmel und ich weiß, so eine Halbebene unter uns, quasi unter der Treppe, auf der wir dann standen und gesungen haben, wurde auch noch gekickert, während unseres Auftritts und sowas. Und es sind halt so viele Kleinigkeiten gewesen, die dann so immer noch extra Lärmquellen waren, die dann dazu geführt haben, dass man sich halt einfach während unseres Auftrittes unterhalten hat oder auch mal die Treppe rauf und runter gegangen ist. Und das so. War auch geil, ne? Durch uns durch. Also das ist mir auch noch nie passiert, dass Leute wirklich durch die Performance durchgelaufen sind. Ja, das wäre nicht passiert, ich bin mir sicher, es wäre nicht passiert mit Beleuchtung. Ja. Weil dann einfach, wir hatten halt irgendwie... Uns wurde kein Bühnenspace gelassen. Ja. Der wurde einfach nicht respektiert, dass wir irgendwie eine Bühne haben gerade. Ja. Und am Anfang haben sich ein paar Leute auch noch über uns irgendwie amüsiert, hatten noch Spaß. So, aber das war dann, ist dann irgendwie auch ziemlich schnell weg gewesen, so Feedback. Und also wir sind 8 Leute. Wir waren 8 Leute bei dem Auftritt. Wir noch so als, das war so unsere Masse, die wir hatten. Genau, das Geklimper war die ganze Zeit Joko, der in seiner Tasse wild rumgerührt hat. Joko kriegt jetzt einen Untersetzer. Und den Löffel weggenommen. Und Verbot. Jetzt nimmt er sich einen Stift und rührt. Und jetzt kommt diese kleine Katze. Die ist auch richtig schlimm. Lenk mich ab. Du hast gerade versucht, umzurühren. Geht schlecht. Versprungs umrühren. Okay. Auftritt. Auftritt, genau. Also ich finde ja, Respekt ist ein echt gutes Stichwort. Ne? Ja, also ich meine, ich will jetzt gar nicht so ein hundertprozentiges Publikumsbashing da betreiben, weil ich glaube, dass einfach wirklich ein paar Sachen auch schiefgelaufen sind. Aber wir waren uns halt auch alle relativ doll einig, dass ein großer Faktor, nicht der einzige, aber ein großer Faktor, einfach so ein homonormatives Ambiente versus queer Performance-Gruppe irgendwie da aufeinander geclasht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass allein, dass wir uns die Polyphon-Knabenchor-Schwuchtel nennen und auf der Bühne sind, wenn man irgendwie in die Geschlechterkategorie-Schublade reingreift, 6 Cis-Frauen. So wie es, und zwei Cis-Männer, so wie es wahrscheinlich die Leute, die uns nicht kennen, irgendwie sehen würden. So. Vielleicht noch drei Cis-Männer und fünf Cis-Frauen, wenn das irgendwie, das kommt, weiß man ja immer nicht so genau. Ja, oder irgendwie so ein paar Frauen, ein paar Männer und ein paar, naja, weiß man nicht, weiß genau. Man nicht weiß so man genau. Nicht. Genau, so ein paar Transgender. So. Also ich würde mal sagen irgendwie, dass wir irgendwie, dass das irgendwie, also allein das, glaube ich, könnte schon was sein, was das was Tee kann. Ich kann ja auch einfach mal. Ich nehme einfach noch Tee. Gut, dann du wirst ja nur wieder Löffel haben. Ja. Du bist nicht, Melin. Du kriegst einfach den Rest des Tees, dann kommt die Kanne weg. Da ist auch noch ein Restzucker jetzt drin. Nee, da ist überhaupt kein Restzucker drin. Ich brauche 9 Klugchen. Ist nicht aufgelöst, dann kann ich mal. Echt? Okay. Dann muss musst du rühren. Unterm Tisch rühren irgendwie. Oh Gott, das ist, Oder irgendwann nicht auf dem Tisch. Das ist echt laut. Es ist herbstlich. Ja, aber es ist sehr unangenehm, wenn man das dann hört. Also wenn man das über Kopfhörer hört, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr unangenehmes Geräusch ist. Ja. Keramik. Ja, also normativ plus Konsum. Ich glaube, es ist halt, oder also so dieses Verwobensein von irgendwie so Homonormativität und Konsumhaltung, die damit irgendwie verbunden ist. Entschuldigung. Ja, also die haben einfach ganz viel nicht verstanden. Also es ist ja schon immer so dieses Gefühl von, okay, wir da sind, also da werden so kurz nicht verstanden und so Aussprüche nicht verstanden. Also wir haben zum Beispiel so eine Sache, wo einer erklärt, dass die ganze schwul-lesbische Emanzipationsbewegung nur auf dem Mist der Schwulen gewachsen ist. Und auf dem Kampf der Schwulen. Also eigentlich auch so, dass queer eigentlich schwul bedeutet quasi. Ja, so ein bisschen, ja. Und normalerweise ist es immer so, dass die Leute das verstehen. Also wir sagen das halt, also das ist halt Teil der Performance, dass dann andere sagen, das stimmt ja überhaupt nicht, die Lesben waren es nämlich, und daraus dann so ein schwul gegen lesbisch Ding irgendwie aufgebaut wird, und dann tragen wir diesen Kampf, diesen ewigen Kampf zwischen Schwulen und Lesben aus, indem wir ein Mashup singen aus einem Homo, also Quatsch, aus einem schwulen Klassiker und aus einem Lesben Klassiker. So. Also, ne, das ist natürlich ironisch gemeint. Das ist jetzt irgendwie immer noch nicht verstanden. So, und diese Ironie ist einfach da überhaupt nicht angekommen. Und das ist uns, glaube ich, noch nie passiert. Ja. Dass irgendwie im Publikum bei diesem Ausspruch ernsthaft Zustimmung es gab. Das war echt... Oh Gott. Also, da waren halt Männer, die haben dem zugestimmt. Und zwar ernsthaft zugestimmt. Und das ist natürlich so ein bisschen... In was für eine Position geraten wir denn dann als Performer? So, nein, so habe ich das jetzt gar nicht gemeint. Das ist natürlich, wir machen das natürlich auch immer alles so, ich meine, den Chor gibt es jetzt schon relativ lange, wir treffen uns nicht so häufig, es entsteht viel aus Insidern, es entsteht viel, auch viel bestimmt erstmal unhinterfragt, und wir denken uns irgendwelche lustigen Sachen aus, finden sie witzig und präsentieren sie dann. Und da ist bestimmt auch immer ganz viel zu diskutieren, und da kann man auch an ganz vielen Stellen bestimmt auch einfach, sind wir da vielleicht auch einfach sehr voraussetzungsvoll an bestimmten Sachen und setzen Ironie voraus oder dass wir irgendwie als ironisch verstanden werden oder so. Mag ja alles sein. Aber trotzdem bleibt halt also ein schales Nachgefühl vor, die Kluft ist total riesig zwischen den Leuten, die da unten stehen und den Leuten, die da auf der Bühne stehen. Hm. Und zwar viel riesiger als auf Veranstaltungen, die man jetzt vielleicht eher man jetzt eher denken würde, dass da irgendwie eine größere Kluft da ist, was weiß ich, auf irgendwelchen linken Veranstaltungen oder so, mehrheitlich hetero Publikum anwesend ist oder so. Da werden wir wahrscheinlich dann eher wieder so in die Homo-Ecke gestellt. Also könnte ich mir vorstellen, so von so einem linken hetero Publikum. Aber von dem Homo-Publikum werden wir halt dann nicht in die Homo-Ecke gestellt und auch nicht in die Queer-Ecke gestellt, sondern werden wir halt einfach offensichtlich nicht verstanden. Ja? Also gut, das ist jetzt ein Auftritt gewesen, das kann natürlich auch alles mal anders sein. Letztes Jahr hatten wir einen super Auftritt bei den lesbisch-schwulen Filmtagen hier in Hamburg. Das war einer unserer besten Auftritte, wenn nicht sogar der beste Auftritt, den wir jemals hatten. Da hat es halt echt super auch funktioniert mit den ganzen Sachen, die wir uns überlegt haben. Ja, also so mit diesen ganzen Dinge, die wir zitieren, irgendwie Lieder, die wir verwenden und sowas, da konnten einfach richtig viele Leute was damit anfangen. Also ich meine, wir haben echt, wir verbraten auch einfach irgendwelche Popsongs, bei denen ich auch immer davon ausgehe, okay, das kennen viele, aber wir verbraten halt auch schon irgendwie Lieder, die man nicht unbedingt kennt. So, die dann nochmal irgendwie in bestimmten, die nochmal bestimmten Subkulturen irgendwie oder Generationen zuzuordnen sind oder so. Oder einfach Musikgenres, die jetzt nicht unbedingt jeder mal irgendwie durchkreuzt hat. Und das hat da einfach gut funktioniert von dem Feedback, was da kam. Und vielleicht wurde es auch einfach gewertschätzt, dass wir uns irgendwie Mühe gegeben haben oder sowas. Also, ne, es gibt ja auch noch einfach so dieses, sie geben sich Mühe und sehen gut aus und sind da voll damit dabei und sind halt auch laut genug. Ich meine, wir hatten, das hat irgendwie in Hamburg hatten wir ein Publikum von, was weiß ich, wie viel 100 Leuten, die alle in ihren Kinosesseln saßen. Und in Hannover hatten wir eine Menge, die einfach partyhungrig war, weil es offensichtlich nicht so viele Partys gibt und die einfach Lust hatten, irgendwie zu saufen und zu tanzen. So, das ist natürlich dann das schwierigere Publikum auch einfach. Mhm. Und das konnten wir mit einem dann relativ identischen Programm dann halt einfach nicht nichts entgegenbringen. Das hat mich ja schon zu der, also hat mich ja schon zu der Überlegung gebracht, so dieses Queer, ne? Das ist ja auch immer so schwierig, ne? Was ist denn das eigentlich? Also, dass wir finden uns ja irgendwie relativ gut drin wieder, aber in was finden wir uns da eigentlich wieder und ist das eigentlich übertragbar auf irgendeine andere Lebenswelt als unsere? Zum Beispiel auf eine andere Stadt, die echt nicht weit weg ist und auch echt nicht klein ist. So. Aber trotzdem hat mir das schon noch mal mehr vor Augen geführt, wie sehr, also wie klein diese Szene auch eigentlich ist oder so diese Leute, die sich damit so identifizieren oder die da irgendwie was drin finden und wie sehr das abhängig ist von so ganz lokalen Begebenheiten, die halt dann einfach vorhanden sind oder eben nicht. Und dass es halt echt an einzelnen Leuten im Zweifelsfall hängt, so was da passiert und was da nicht passiert und so. Und dass das vielleicht auch einfach unter dem Begriff Queer ganz andere Sachen gefasst werden, in Hannover zum Beispiel, als in Hamburg. Könnte ich mir vorstellen. Ich hab jetzt nicht so den Zugriff auf die Hannoveraner Queerszene. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt gibt. So. Aber ich wäre ja schon mal spannend. Also es gibt ja auch nicht die Hamburger Queerszene. Ne? Also so, aber es gibt ja schon so Leute, die man da irgendwie so drunter subsumieren würde, so grob. Und in Hannover gibt es das vielleicht auch. Gibt es auch so Leute, die da mit dem Thema irgendwas anfangen können, aber vielleicht sind die Themen einfach komplett andere und die Kämpfe ganz andere oder die Auseinandersetzung ganz andere. Und während das, was weiß ich, das Hamburger Filmfest heißt lesbisch-schwules Filmfest, aus sehr gutem Grund. Also gibt es auch sie haben das sehr, sehr klar irgendwie auch gesagt, warum sie das wollen. Sie haben den Untertitel Queer Filmfest, aber es gibt halt noch dieses lesbisch-schwul da drin. Davon haben sich zum Beispiel die HannoveranerInnen, die das organisieren, komplett abgewendet. Die haben halt, die nennen sich halt nur noch Queer Filmfestival. Perlen. Also Perlen halt, ist halt der Titel und also der Name und dann halt, aber da kommt halt kein lesbisch-schwul oder schwul-lesbisch mehr vor. Und trotzdem war das Publikum auf dieser Party deutlich normativer, was so bestimmte Szene-Codes angeht, als ich das von Hamburg zum Beispiel von den LSF, von den lesbischen Filmtagen kenne. So. Weil einfach in Hamburg viele Leute, also ich vermute mal, das liegt daran, dass viele Leute, die das in Hamburg organisieren, was deutlich mehr sind als in Hannover, verorten sich irgendwo in dieser queeren Szene. Also da gibt es einfach schon, also jetzt nicht alle, aber doch schon ein signifikanter Anteil von den Leuten, die das mitorganisieren, verorten sich da irgendwie. Und ich glaube, das macht schon was aus, einfach irgendwie an Stimmung oder so. Oder das, also und das, ich finde es halt so, also was ich damit sagen will, ist halt so dieses, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein Lokalding ist und dass vielleicht unser Queer einfach ein ganz anderes Queer ist, als das, was irgendwie in Hannover benutzt wird oder so. Und Hamburg ist viel größer. Das ist ja auch nochmal wichtig. Es sind viel mehr Leute da und es sind viel mehr Möglichkeiten, nochmal Untergruppierungen, auch mit Masse irgendwie zu sein. Auch wenn die Masse jetzt klein ist, aber... Ja, und das Berliner Queer ist auch nochmal ein ganz anderes Queer als das. Okay. Zumindest war das vor ein paar Jahren mal. Soweit ich mich erinnere, haben die ein Problem mit der Trennung von akademisch und aktivistisch. So. Das ist aber auch ein queer-akademisches Problematisieren gewesen. Aber es war halt so, dass irgendwie es mal eine Diskussion gab in Berlin vor ein paar Jahren über dieses Problem und Leute aus Hamburg saßen immer da so, was ist so eigentlich euer Problem? Es geht doch total super zusammen und ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. So. Ja. Ja klar, also Logo, Queer-Szenen setzen nicht irgendwie anders auseinander, aber zusammen und Hamburg, das Orga-Team ist schon immer ziemlich doll eben durchsetzt gewesen irgendwie, oder irgendwie die Filmtage waren eben schon immer sehr doll verwoben, aber eben nicht nur. Also vielleicht bei einem Perlen irgendwie ist vielleicht sogar noch eindeutiger ein queereres Orga-Team als jetzt irgendwie in Hamburg, was aber auch irgendwie nicht schwer ist, weil eben Perlen jetzt nur irgendwie von sehr, sehr wenigen Menschen organisiert wird und Hamburg da doch mehr Leute drin hängen. Was dann aber wiederum auch irgendwie für Hamburg den Vorteil hat, dass einfach dann sowohl irgendwie dann eben die Spannbreite von 0815 Homo zu irgendwelchen Kulturqueers halt dann reicht. Oder so. Da sind halt ganz viele verschiedene Positionen irgendwie drin, die dann eben ja auch das Ganze dann in Programm und Außendarstellung irgendwie das zusammenfließen können oder wahrscheinlich auch da dann Diskussionen entlanglaufen. Das war jetzt die Frage, ist Queer, also hat Queer, ist das echt so abhängig auch ganz doll von der Stadtgröße und hat eigentlich dann schon auf einem Queer-Filmfest, also wo es im Namen drin steckt, ja, irgendwie so eine bestimmte Form von Queerness, die halt über so einen homopositives Agieren hinausgeht. Ich würde mal sagen, so würde ich halt unseren Chor also, ne, beschreiben. Wir gehen halt über so ein homopositives Agieren hinaus. So. Das, was wir machen, ist nicht ein reines, wir sind irgendwie pro Homo. So. Nee. Im Gegenteil, wir kritisieren halt ganz viel auch an der Homo-Szene und so, oder an so bestimmten... An der homonormativen Szene. Ja, an denen, genau. Also da haben wir ja auch relativ Kritik drin. Und wenn, sobald es halt so darüber hinausgeht, irgendwie, dass das dann irgendwie wieder sowas ist, was dann total wenig Platz hat, ist es das? Also dass es irgendwie so total schwierig ist, da irgendwie was unterzubringen an Themen in einer kleineren Stadt? Also kleiner als eine Million, sag ich mal, oder so, also... Das kommt doch total auf den Raum an, wo ich auftrete. Ich kann irgendwie in einem mini-linksautonomen Zentrum auftreten, in dem irgendwie eine total coole queer-feministische Gruppe irgendwie Sachen organisiert und da total den Spaß haben und es kommt super an oder so. Ich glaube, also ich meine, es ist halt irgendwie so, nur weil da jetzt irgendwie queer da irgendwo unter dem Titel Perlen drunter steht, hat das für mich jetzt keine Bedeutung gehabt oder ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dann ist es irgendwie jetzt ein queeres Filmfest, das ist irgendwie so, das ist genauso irgendwie einen Namen erstmal draufklatschen wie beim Queer-Referat an der Uni Hamburg, irgendwie Master. Das ist zwar irgendwie aus einer ganz anderen Geschichte heraus, auch mit ganz anderen Personen und Interessen verbunden, aber es ist halt erstmal irgendwie, es ist halt nicht irgendwie eine aus einer breiteren demokratischen Entscheidung heraus oder einem breiten politischen Kampf heraus irgendwie entstanden, dass da jetzt queer im Titel steht. Und solange das nicht der Fall ist, halte ich dann auch erstmal nicht, also so baue ich da jetzt nicht drauf, dass ich da jetzt groß irgendwie Support finde oder Anschluss finde oder so. Sondern stehe dann dem schon skeptisch gegenüber, weil es dann für mich erstmal sind es halt dann dieses klassische, steht zwar queer drauf, sind aber lesbisch-schwule Filmtage, weil da die meisten Leute ganz klar lesbisch-schwul sind. So. Dafür ist ja auch queer als Wort viel zu divers füllbar. Ohne dass es jetzt erstmal erkennbar ist, was jetzt genau unter diesem bestimmten Queer verstanden wird. Ich glaube schon, je größer die Veranstaltung ist, auf der dann Queer steht, umso weniger hat es wahrscheinlich mit kleinen queeren Räumen zu tun. Oder umso weniger hat es mit dem zu tun, was jetzt vielleicht wir unter Queer verstehen. Oder was wir unter einem Queer verstehen, mit dem wir uns gut identifizieren können oder das wir für produktiv halten oder so. Gibt es denn irgendein Beispiel, was euch einfällt, wo das in Hamburg der Fall ist? Also wo es irgendwie was gibt, wo das Queer draufsteht und auch irgendwie so das Gefühl von, okay, da ist irgendwie auch so, was du meintest mit diesem politisch Erkämpften. Also mir fällt jetzt spontan was ein, was es nicht mehr gibt, nämlich den Queer Monday. Ja, aber es gibt ja jetzt diesen queeren Mittwoch. Ach stimmt, queeren Mittwoch gibt es jetzt. Nicht mehr montags, aber da war ich noch nie, deswegen kann ich da irgendwie... Das Glitzer. Genau. Eine Bar. Also es heißt jetzt zwar nicht Abend. Queer, aber es ist ja queer gemeint. Und das würde ich auf jeden Fall als queer, also in dem Sinne als produktiv, kritisch, über Homonorm hinaus queer verstehen. Das ist doch spannend. Wieso heißt das nicht queer? Also ist das wie. Ist das Glitzer. Ja, aber ist das nicht vielleicht, ist das nicht ein Trend vielleicht? Vielleicht, weil queer auch einfach ein doofer Begriff ist für so ein. Also ich möchte es, ich würde es auch irgendwie ungern. Ich würde auch gerne, also ich würde auch nicht sagen. Ich mache irgendwie mit bei einem queeren Podcast. Das ist irgendwie, das wäre, fände ich genauso, würde eigentlich auch zu kurz greifen. So. Ich sag das schon. Wenn mich jemand fragt, worüber redet ihr denn da? Dann sage ich immer, wir reden immer über so queere Themen. Oder wir versuchen irgendwie verschiedene Dinge mit so Ideen von queer oder Queerness zu verbinden. Ja, eben, aber das meinte ich, das ist ja dann schon wieder weg von irgendwelchen Label-Geschichten, in dem Sinne von irgendwie, wir klatschen als queer ganz oben drauf, sondern um das mal von gestern irgendwie aufzugreifen, irgendwie die Praxen. Ja, queer ist eine Praxis, da waren wir gestern schon, ne? Genau. Ach, ja, stimmt. Und ich würde auch gerne nochmal so ein bisschen zurück zu dem Publikum gehen, weil. Ja. Also wir haben uns wenig mit dem Publikum irgendwie auseinandersetzen müssen dann persönlich. Es gab auch wenig bis kaum Kommentare dann noch im Nachhinein irgendwie von den Leuten. Doch, wir haben Lob bekommen von einer Person. Die kam zu mir und meinte, ihr habt toll gesungen, das Publikum war scheiße. Jawohl. Stimmt, und sie hing jetzt nicht direkt an der Orga dran, aber war auch organisatorisch mit verbunden. Sie war nah an der Orga dran. Ja. Aber sie war nicht... Sie war nah an der Orga gebaut. Sie war nah an der Orga dran. Sie hat unter anderem jemanden, Leute von uns beherbergt. Ja. Aber trotzdem... Gott, die nehmen mir jetzt meine Wohnung aus. Nein, also, aber das hätte sie ja nicht machen müssen. Ach Quatsch, nein, ich habe das auch nicht. Ich wollte nur mal, also ich meine Strohhalm, ja, 8 gekränkte Dieben und dann wenigstens eine, die ein bisschen Pflaster draufklebt. 9 gekränkte Dieben. Naja, als wir, was ich ja noch ganz amüsant fand, also die einzige Aufmerksamkeit, die... Worüber redet ihr? Was macht ihr da? Möchtest du auch was sagen? Die einzige Aufmerksamkeit? Genau. Ich fand, also was ich ja spannend fand, wir konnten Aufmerksamkeit des Publikums gewinnen, indem wir sie erschrocken haben. Das fand ich immer ganz lustig, weil irgendwie, wenn irgendetwas Unverhofftes passierte, dann war kurz Ruhe. Und dann hatte ich auch immer so kurz dieses Gefühl, jetzt gibt's mal kurz Aufmerksamkeit. Ja, so, du wolltest ja nicht Bärbe King für alle sprechen? Nee, Poppers. Achso, Poppers. Bärbe King für alle. Das wäre ja nein. Das ist doch doof. Das ist aber eine Länge, also ja. Nee. Mit Poppers für alle hätten wir sie gekriegt. Aber wir haben das nicht gemacht, ne? Also nein, nicht, dass wir keine Fall. War auch jetzt nicht irgendwie eine Idee. Das war auch keine Idee, die jetzt deswegen entstanden war, sondern das war ein Wochen vorher rumfrotzeln bei irgendeiner Probe irgendwie, weil wir im Zuge von einem anderen Performance-Teil dass wir da irgendwie drauf gekommen sind. Also wenn wir irgendwie, wenn irgendjemand von uns laut rumgeschrien hat, irgendwie so, also dann hat, oder irgendwas Unverhofftes passiert ist, oder zum Beispiel jemand in Dildos reingesungen hat. Da gab es zumindest mal einen Kommentar, irgendwie, da hat jemand dann schmutzig gerufen. Das war mal was. Also ich meine, es war noch irgendwie, das war ein echt. Ich habe keine Lust, da irgendwie was mich an so Strohhelmchen zu klammern. Das nee, das ist kein Strohhalmklammern. Das macht es für mich nicht gut oder sowas. Es ist einfach nur so dieses Ding. Nee, es ist eher ein Negativbeschreiben von irgendwie so, ist man was für ein. Also wie beschissen die Leute einfach drauf waren, dass sie einfach mal kurz für, dass mal die Hälfte von denen, die irgendwie die ganze Zeit rumgequatscht haben, mal kurz das Maul halten für 2 Sekunden irgendwie, weil sie sich erschrocken haben. Also weißt du, das ist irgendwie so dieses, das ist das Einzige, das waren die einzigen Momente, in denen sie mal kurz ruhig waren. Vielleicht sollten wir denen das mit Kunstblut auf der Bühne arbeiten. Vielleicht könnten uns nein, so langsam irgendwie so Blutgerinnsel aus dem Mund blau. Das würde nicht auffallen. Oh, da können wir uns angucken. Also, worin ich mich ja verstrickt habe, war so eher dieses Ding, dass, also so, es ist irgendwie respektlos und es ist unhöflich irgendwie. Wenn sie irgendwie einigermaßen ein paar Sinne zusammen hätten und sie sich nicht vielleicht gerade versoffen haben oder zu faul waren, irgendwie nachzudenken, dann hätten sie auch auf die Idee kommen können, dass diese Performance irgendwann zu Ende sein wird und sie dann einfach für den Rest des Abends Party machen können. Aber sie sind anscheinend auch schon vorher aggressiv gewesen, der DJ gegenüber, weil sie irgendwie noch nicht so dolle Tanzstimmungsmusik irgendwie aufgelegt hat und so. Das heißt, die Stimmung war einfach schon vorher im Eimer, bevor wir überhaupt auf der Bühne standen. Aber es ist halt irgendwie so trotzdem immer noch dieser Rest von, wir haben so viele Anknüpfungspunkte, so viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Es ist nicht so dieses, ach, das sind sie irgendwie so queer, theoretisch aufgeblasen, irgendwie kulturmäßig, irgendwie hochnäsig und bringen da irgendwie Zitate, die keiner verstehen kann, sondern es ist einfach so ein breites Spektrum. Und wenn es halt irgendwie mal ein Popsong ist oder irgendwie ein Popsong, den wir irgendwie vermischen, dass noch mal kurz ein Aha-Effekt oder sowas auftaucht oder anerkannt wird, dass Leute sich einfach gerade Mühe geben und sich vielleicht auch irgendwie darauf vorbereitet haben und angereist sind, wobei dieser Hamburg-Aspekt auch negativ sein kann. Also es ist genauso, ich meine, ich würde auch erstmal die Augen verdrehen, wenn mir jetzt irgendwie der Act aus Berlin angekündigt werden stimmt, würde. Stimmt, ja, das machen wir ja auch ständig. okay. Und das, also und wenn dann halt irgendwie, wenn dann irgendwie gesagt werden, so, also könnte ich mir genauso guten Gedankengang vorstellen, ja super, es ist irgendwie aus das Hamburg da irgendwie so. Mhm. Weil ich glaube, dass bei dem Publikum glaube ich nicht, dass es so weit gekommen ist. Das wäre schon ganz schön weit gedacht. Ich glaube, es war einfach ein. Die stören gerade meinen Abend. Also wir, für die Leute, die sich Sorgen machen, die sind nicht von der Bühne geboot worden. Nee. Sondern wir haben es vorher abgebrochen. Wir haben noch nicht mal richtig abgebrochen. Nee. Wir haben quasi das normale Programm durchgezogen und haben halt keine Zugabe gegeben. Aber eigentlich ist es halt so, dass unsere Zugabe auch Teil des Programms ist. Also wir haben eine Zugabe, die singen wir halt noch, weil halt, ne, wie ich schon meinte, es ist halt eher so, dass wir einen Chorauftritt performen. Und zu einem guten Chorauftritt gehört halt eine Zugabe. So. Und deswegen ist es eigentlich schon Teil des Programms. Und es ist auch ein bisschen, also zumindest bei mir war es so, es war so ein bisschen egal, ob es jetzt gerade zufällig das letzte Lied gewesen wäre oder nicht, weil es hätten noch 3 Lieder kommen können, ich hätte trotzdem an der Stelle abgebrochen. So. Ja, also ja. Und so sind wir dann einfach mehr oder weniger sang- und klanglos gegangen. Nachdem irgendwie auf Zugaberufe mit lauten Nein-Geschrei irgendwie geantwortet wurde. Ja, das stimmt. Leute aus dem Publikum wurden beschimpft dafür, dass wir dass ich das Zugaberufe. Ja. Also das ist schon ganz schön bitter. Ja. Jetzt ist halt die Frage, jetzt kann man ja irgendwie schimpfen ohne Ende auf die Leute und wie doof sie sind und so, aber es ist ja schon spannend auch nochmal zu gucken, okay, warum? Also was passiert da irgendwie, ne? Warum geht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Tja, und da schlug dann eben irgendwie 2 Tage später habe ich dann eben erfahren, dass am Abend später in Hamburg bei der Abschluss bei der Abschlussgala der LSF eben der Lesbenschulenfilmtage die eben eine queere Performance-Gruppe eben ausgebuht wurde. Wobei wir da auch alle nicht genau wissen, was genau da eigentlich passiert ist. Ja, aber es ist auch egal. Also ich glaube, es ist auch wirklich so dieses Ding, selbst wenn es grottenschlecht war, irgendwie ist es so dieses Ding von, das geht nicht. Das geht einfach nicht. So, das macht man nicht. Ist vielleicht jetzt der Punkt. Das Gefühl von, was so benimmt man. Also das ist irgendwie, das ist kein Benehmen irgendwie und schon gar nicht bei einer Veranstaltung, die im Zusammenhang mit irgendwie Kultur zusammenhängen, die irgendwie mit Kulturveranstaltungen zusammenhängen. Ich glaube, es sollte mal jemand versucht gerade das Bügeleisen aufzufressen. Ja, mal bitte das Bügeleisen runter stecken. Das lassen wir nur sein, okay? Also einfach so. Ich kenne das zumindest von den Hamburger Filmtagen, dass einfach so unterschiedliche Filme und Filmprogramme und Filmarten irgendwie präsentiert werden von sehr experimentellen Sachen zu auch einfach so Hochglanz Produktionen oder sehr, also so sehr flachen Hochglanzproduktionen, dass da echt eine ganz breite Range ist, noch mit auch so Dokumentation. Und dann gibt es irgendwie noch die Nachbar, was eben auch ein relativ... Das ist ein sehr trashiger Ort, es ist ein sehr situativer Ort. Also es ist immer so dieses, so es wird immer für eine kurze Zeit irgendwie was so Gemeinsames gefüllt, irgendwie dieser Raum. Und es, auch das hat irgendwie was sehr... Also es ist eine Kneipe mit Tanzen. Die Nachbar. Ja, und es ist vor allem eine Kneipe zum irgendwie sich treffen während der Filmtage, weil es vielleicht doof ist, immer nur im Foyer von einem Kino rumzustehen, sondern einfach auch nett ist, die Leute, die man manchmal sogar nur einmal im Jahr irgendwie sieht, dann nochmal irgendwie in einer netten Location zu haben. Und plus, es gibt Tanzoptionen, es gibt irgendwie, das ist alles immer sehr liebevoll gestaltet und es gibt sogar noch so ein Talksofa, bei denen dann Regisseure, Darstellende oder Dargestellte irgendwie Leute, die dokumentiert wurden, dann irgendwie auch nochmal interviewt werden und sowas. Also zu diesem Phänomen, dass da so eine antisolidarische oder so eine anti-queer oder anti-queer-solidarische Haltung aus dem homonormativeren Umfeld so entgegenschwappt. Mhm. So. Das kann ja zwei Gründe, also mir fallen so zwei Gründe ein. Entweder es ist halt so dieses vielbeschworene, die Leute versuchen ohne Ende in irgendeiner Mitte anzukommen, in irgendeiner gesellschaftlichen Mitte anzukommen und müssen sich abgrenzen von, also haben quasi, also die, dass der Solidaritäts, das Solidaritätsband wird dünner aufgrund der Entfernung vom Rand, in dem sich Queer halt eher bewegt, am Rand so. Mhm. Oder aus der Mitte gibt es halt so viel Homo-Bashing, also so viel Anti-Homo Geschichten, zunehmender vielleicht auch, dass sozusagen das, was sich halt noch weiter am Rand befindet, nämlich das Queere, eher, also da irgendwie noch mehr eine Abgrenzung, also so eine ja, noch also dass das so ein Grund ist, warum sich da mehr abgegrenzt wird. So. Wackelt so ein bisschen meine Theorie. Aber es ist eine, so eine Überlegung, die ich gerade so hatte. Warum, also was, wir hatten ja überlegt, so ein bisschen über so, okay, warum haben wir in letzter Zeit so ein unsolidarisches Gefühl aus der Homo-Ecke oder auch aus der, gar nicht unbedingt nur aus der Homo-Ecke, sondern auch aus der feministischen Ecke, also eben die nicht queer-feministische Ecke, sondern eher so die differenzfeministische Ecke vielleicht oder die ja, noch nicht mehr. Naja, einfach so Sachen, einfach mit denen irgendwie Verbotenheiten, also mit denen irgendwie queer verwoben ist. Ich glaube, es ist relativ beliebig, in welche Richtung du dann erstmal gehst. Es ließen sich bestimmt auch Beispiele wirklich in allerlei verschiedenen Sachen finden, aber also so, man könnte so grob sagen, irgendwie Homo und Feminismus wären so, das wären schon mal so zwei Punkte. Und als Disclaimer weiß ich halt auch nicht irgendwie so, ich glaube, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt irgendwie gerade ein Zeichen der Zeit ist oder ob das jetzt einfach gerade eben nur mal in in meinem oder unserem Lebens- oder Erfahrungsumfeld gerade irgendwie sichtbarer ist, merkbarer ist oder sowas, wir uns gerade irgendwie in Räumen bewegen, in denen das nun mal irgendwie dazugehört und wir das jetzt halt mal dann mal wieder mitbekommen haben, so, das kann ja auch gut sein, so, dass es halt irgendwie gar nicht so eine besondere Zeit ist, sondern einfach ein, wir haben das jetzt mal mehr wahrgenommen, ich meinte nur, das kann auch, es kann auch in diese Richtung gehen, es ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl komplett ablege, dass es vielleicht gerade mehr geworden ist oder irgendwie stärker ist oder dass da vielleicht eine Tendenz erkennbar ist. So, das kann ich mir genauso gut vorstellen. Und es ist halt einfach verletzend. Also so dieses Unsolidarische ist halt einfach verletzend. Weil ich mich zumindest also versuche strategisch wenn es für mich gefühlt drauf also so in Situationen, die ich irgendwie so interpretiere, dass es jetzt drauf ankommt, irgendwie mich solidarisch erkläre und irgendwie mit Stellung beziehe für Positionen, die ich ansonsten auch kritisiere. Das ist ja auch so ein bisschen Banane, weil sich ja viele Leute, die sich queer verorten, auch feministisch sind oder auch homo sind. Ja. Also, ne? Also es ist, lässt sich ja auch gar nicht so trennen, so scharf. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach so unterschiedliche Sachen auch sind. Also gerade bei diesen Auftritten ist das ja auch immer so schwierig, ob das dann irgendwie jetzt tatsächlich irgendeine Strömung oder Struktur ist oder irgend so ein Zeitgeist oder sowas oder ob es einfach ein scheiß Abend war oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ja auch alles, wird dann irgendwie komisch, wenn es dann halt irgendwie geballt aufeinander kommt und so, ja. Ne? Wollen wir nochmal sowas dazu nehmen wie, was weiß ich, wir sind alle drei auf Twitter und kriegen darüber dann doch häufiger mit, dass irgendwelche Leute sich anti-queer positionieren. Oder nochmal festlegen müssen, dass sie auf keinen Fall queer sind und dass sie queer scheiße finden und so. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, sie sind nicht queer, aber sie sagen, sie finden es scheiße. Mhm. Gibt's ja schon. Ja, aber häufig, also meiner Erfahrung nach sind das halt häufig solche Sachen wie, ich bin nicht queer, weil, und dann kommen irgendwelche Annahmen über queer, die halt irgendwie so ein bisschen, okay, wo hast du denn das jetzt hergeholt, sind? Also ich weiß auch nicht, ob dann in den meisten Fällen, also so, es kann natürlich sein, ob das jetzt auch so sichtbar oder unsichtbar war, ist, dass vielleicht gerade an eine Person herangetragen wurde, sie sei queer und dann hat die Person irgendwie das Gefühl, das jetzt zu schreiben. Aber ich würde mal unterstellen, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn jemand sagt, ich bin nicht queer, irgendwie, dass da dann irgendwie gerade ein, du bist doch queer, dem vorausgehen. Mhm. Vor allem, und selbst wenn. Also es ist echt so dieses Ding von so, das hat immer einen Ton, einen echt unsolidarischen Ton. Es ist einfach nicht nötig, sich davon abzugrenzen. Man kann auch sagen, nö, bin eigentlich mehr so differenzfeministisch unterwegs. Das wäre schon für mich komplett anderes Ding. Als dieser Akt von ich bin nicht queer. Weil, ich bin, genau, weil irgendwie bla. Also so, man kann auch Sachen einfach mal positiv benennen sozusagen. Ja, positiv benennen oder offen lassen. Ja. Oder also so. Okay, nachdem jetzt nachdem jetzt das Bügeleisen außer Reichweite ist, versucht der Kater jetzt die Teekanne zu zerbeißen. Als nächstes wird er wahrscheinlich die Kupferkanne da oben auch, da beißt er auch gerne drauf rum. Ja, die Teekanne ist aus Steingut. Mal gucken, ob das schafft. Also wenn es gleich klirrt, wisst ihr warum? Und dann weinen wir ganz doll. Also was, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück. Also nehmen jetzt die Kanne weg. Okay. Nimm die Kanne weg. Die Kanne, ja. Nicht aufhören. Füßkanne und am besten stell sie doch einfach neben das Bügeleisen. Die Plastikwanne oben auch gleich runter, dass er nichts mehr hat da oben, außer seinen Pappkarton. Da kann er sich dann reinlegen. Das würde ich mal gerade sagen. Ganz traurig. Ja, die sind nämlich ganz alleine. Das ist Spielzeug ist weg. Also, keine Ahnung, was ich halt komisch finde daran ist, in meiner Wahrnehmung, also vielleicht sollten wir erstmal irgendwie, also das, was ich unter queer verstehe, ist in meiner Wahrnehmung schon mal erstmal was anderes als das, was viele andere Leute unter queer verstehen. Was verstehst du denn unter queer? Och nee. Mach mal jemand anders. Schon so oft erklärt. Können wir das nicht anders irgendwie rangehen als mit Queerverständnis oder sowas? Oder dass halt einfach Leute behaupten, irgendwie, obwohl sie sich als nicht queer bezeichnen, zu wissen, was queer ist? Ja, aber ich finde schon, dass es irgendwie, also ich lese dann halt immer solche Sachen wie queer löst halt alles auf und so und das finde ich scheiße. Und dann denke ich immer, nee, aber das, also in meinem Queerverständnis kommt sowas aber eigentlich gar nicht vor. Mhm. Und ich finde schon, dass das so ein Gefühl macht von, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem, Leute? Hm. Das, also als wäre queer so irgendwas Gefährliches, Gruseliges, wo man sich die ganze Zeit von abgrenzen muss, während in meiner Wahrnehmung zum Beispiel ich immer irgendwie, was weiß ich, so eine Miniszene sehe in einer großen Stadt wie Hamburg. Es sind irgendwie so ein paar Leute, eine Handvoll Leute, die irgendwie das machen, was man vielleicht irgendwie unter so einem queeren Selbstverständnis, Lebensführung, kritische Einstellung, keine Ahnung, jetzt ist die Gießkanne dran. Und es sind so wenig Leute da. Also ich check's halt, also das ist so ein Punkt, an dem ich dann merke, dass ich jetzt nicht checke, warum die Leute sich so vehement davon abgrenzen müssen. Also ich glaube, das ist echt Angst. Ich glaube, das ist Angst vor auflösenden Strukturen. Strukturen geben Halt, Strukturen geben irgendwie ein Weltbild, Strukturen bieten Sicherheit. Da kann man sich dran abarbeiten. Und wenn man halt immer denkt, dass queer irgendwas auflösen will und alles in einem einzigen fluiden Brei untergeht, dann ist das beängstigend. Mhm. Ich finde das auch beängstigend, wenn mir das jemand erzählen würde. Dann würde ich auch Angst bekommen und sagen, das finde ich nicht gut. Nur ist es ja aber so, dass auf diesen Vorwurf, queer würde alles auflösen wollen, die ganze Zeit geantwortet wird, nein, es ist nicht so, queer will eben nicht alles auflösen. Lies hier, hör dir das an, es ist so und so, ich verstehe es so und so und trotzdem gibt es ja irgendwie keine Änderung. Aber dann gibt es halt irgendwie so diese Anything Goes Queer-Partys, die halt irgendwie so ein keine Ahnung, so ein na, nee, stimmt, zurück. Dann gibt es vielleicht Ich habe eine Theorie. Ja, die Theorie sagt, wenn der Begriff queer, jetzt versucht der Kater den Kühlschrank zu essen, wenn der Begriff queer immer mehr in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, als so ein schwul-lesbisches Ding wahrgenommen wird. Mhm. Das ist ja so ein Ding, ne? Also queer wird ja irgendwie gerne als so ein schwul-lesbisches Ding wahrgenommen. Mhm. Achtung, Kater. Dann das nächste ist, dass queer gerne benutzt wird als so ein ungefährlicheres lesbisch und schwul. Mhm. Ja. Damit wird irgendwie etwas, was eigentlich gesellschaftlich nicht anerkannt ist, höchstens toleriert, nämlich homosexuelle Lebensweisen, lesbisch und schwul sein, wird halt ungefährlicher, damit vielleicht auch einfach in irgendeiner Form anerkannter. Also es wird halt irgendwie, es wird wahrgenommen als etwas, was irgendwie, ich hätte gerne noch mehr Alkohol, kommen ja offensichtlich tolle Theorien raus. Also wenn halt irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel queer als so ein schwul-lesbisch, also als das ungefährlichere schwul-lesbisch verstanden wird und dann, ich kann nicht denken, wenn ich irgendwie. Also, was hatte ich denn jetzt gerade? Also, wenn queer als das ungefähr wenn queer als irgendwie das schwul-lesbisch ersetzt und damit irgendwie ein einfacher auszusprechendes Wort ist, weil es zum Beispiel nicht so negativ belegt ist, dann rückt es. Ist es halt nicht so ein Bad, darüber redet man nicht Ding, sondern halt eher sowas, was halt dann auch irgendwie immer mehr im Mainstream als Wort oder als Idee benutzt wird. Damit wird aber nicht, also das, was wir unter queer verstehen, benutzt, sondern eigentlich lesbisch-schwul benutzt. Hm. Und damit wird aber das Wort queer zu etwas eigentlich Gefährlicherem, weil ja eigentlich lesbisch-schwul oder schwul-lesbisch schon etwas ist, was eigentlich nicht anerkannt ist, sondern eigentlich nur toleriert wird. Also es wird, also das sozusagen queer deswegen gefährlicher wird, weil es halt so dieses, also es wird halt nicht auf die gehört, die sagen, lies das, guck dir das an, weil das ist nämlich Queer-Theorie, sondern eigentlich geht es um die Gefahr von Homosexualität untergräbt Heterosexualität. Was? Ja, das ist so, also ich mache mit bis, also es gibt ja irgendwie zig Texte zu das Wort queer für schwul-lesbisch ist scheiße, weil es es so harmlos macht und wir müssen aber bei schwul-lesbisch bleiben und deshalb ist queer blöd. Ja, genau das habe ich nämlich bei deiner Theorie, die du da aufgebaut hast, dachte ich auch, dass es nämlich genau in darin dann irgendwie endet. Nein. Aber es macht Sinn. Also es macht Sinn. So, ja, ich will das und auch. Sagen, ja, und deswegen bin ich lesbisch, weil es ist irgendwie, ja, es ist ein Kampfbegriff, er ist politisch aufgeladen, ich kann mich positionieren, Leute können das blöd finden, ich werde beschimpft mit diesem Titel, irgendwie mit diesem Namen und mit diesem Ort irgendwie. Deswegen ist queer doof, weil das nämlich mir gar nicht diesen politischen Rückhalt geben kann, ja, weil da gar nicht so diese Geschichte dran aber das ist. Was ja auch verständlich das ist, aber weil nicht es die ist Theorie, historisch. Ich meinte. Ja. Das ist ja nicht die Theorie. Also die Theorie war, also die ich hatte, war halt, also das passt da schon rein irgendwie, aber ich meinte halt, also niemand, keine Person kann sich frei machen von Mainstream-Einflüssen. Da kann man noch so queer sein. Also noch so, das war jetzt in den Witzen. Also da kann man noch so, da kann man sich noch so doll abgrenzen und noch so kritisch sein. Du kannst dich nicht frei machen von Einflüssen und von Stimmungen, die irgendwie aus irgendwie dem Mainstream zu dir schwappen. Und solange lesbisch-schwul etwas ist, was höchstens geduldet ist, und das wird aber, also, und aber, also, durch die Verharmlosung, also durch dieses verharmlosendere, also wenn queer als ein verharmlosenderes Wort benutzt wird und nicht als irgendwie das, was wir verstehen, sondern eben als so ein verharmlosendes lesbisch-schwul, homosexuell, was aber eigentlich, dann drängt es sozusagen in irgendeinen Mainstream rein, weil es halt ja so ein bisschen harmloser ist und das kann man ja leichter vielleicht aussprechen, klingt ja auch ganz lustig, ganz niedlich irgendwie. Und dass das halt etwas ist, was dann, wo dann aber eigentlich das, was dahinter steckt, einfach total abgelehnt werden muss, weil es ja eigentlich Dinge in den Mainstream reintreibt aufgrund eines verharmlosenden Wortes, die eigentlich aber gesellschaftlich nicht anerkannt sind und nicht integriert sind, sondern höchstens toleriert. Das war jetzt meine Theorie. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also wer findet es denn dann blöd? Ja. Für wen ist es dann blöd? Es ist für alle blöd, die nicht hetero, also nee, für alle, es ist halt also alle, die alle. Alle finden es blöd. Also eigentlich alle. Also weil, also irgendwie, also man kann sich ja nicht freimachen davon. Also ich meine, das meinte ich halt mit diesem, du kannst dich halt nicht freimachen von so Mainstream-Einflüssen. So komplett. Okay, für den Mainstream ist es doof, weil queer immer noch homo ist und homo ist immer noch doof, höchstens tolerierbar. Für die Homos ist queer doof, weil irgendwie politische Begrifflichkeiten weggehen und für die Queers ist es doof, weil irgendwie queer politisch entleert wird. Genau, das war, hast du jetzt schön zusammengefasst. Und dass dann Leute irgendwie, also und da das einfach so unterschiedlich besetzt ist, glaube ich, ist es total Latte, ob irgendwelche Leute sagen, queer will kein Geschlecht auflösen. Lies doch mal diesen Text, damit, da steht das drin. Ja. Und diese kleine Gruppe, dieser winzige Haufen irgendwie, der irgendwie allein in dieser Millionenstadt Hamburg irgendwie sich irgendwie unter diesem Queer-Begriff irgendwie halbwegs wiederfinden kann, also unter dem, was wir jetzt unter Queer verstehen, oder so mehr so queer-theoretisch vielleicht oder so, ist völlig irrelevant für die Auseinandersetzung mit Queer, die halt so geführt wird, weil das einfach nicht das ist, was damit was das konnotiert ist. So. Sondern es geht eigentlich um eine Homophobie, das hatten wir gestern schon, um eine anti-geschlechtsidentitäre oder geschlechtlich-begehrensidentitäre Haltung. Homofeindlich. Ja, homofeindlich. Eigentlich ist es homofeindlich. Es geht eigentlich, also bei Begehren, da sind wir noch gar nicht irgendwie. Da sind wir erstmal nur bei anti-homo und nur heteronorm als das einzig Wahre anerkennt. Okay, gestern an dieser Stelle habe ich dann gesagt, wir können mal einen Link setzen auf also über Kitoraks Blog bin ich auf einen Text gestoßen, der kritisiert hat. Ich habe das hier noch stehen. Kitorak ist auch eine Person auf Twitter. Ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, Steff. Weil Steff einen zum Stift gegriffen hat. Ich kann dir so fliehen und sagen. Genau, also es geht. Ja, genau, es geht darum, dass Kitorak hat auch einen Text verlinkt, in dem der zu wässrige Gebrauch des Wortes Phobie kritisiert wird, insbesondere aber auch im Zusammenhang mit sowas wie Homophobie oder Transphobie, weil es davon ablenkt oder verharmlost, dass es halt Phobien gibt, die unter denen Leute halt leiden, von denen Leute betroffen sind, die irgendwelche Krankheitsbilder sind, unter deren Folgen und gesellschaftlicher Ächtung sozusagen Leute leiden oder von denen, die betroffen sind. Und sowas wie Homophobie passt halt einfach nicht in dieses Ding. Ja, gestern habe ich es viel schöner erklärt. Aber du hast es schön erklärt. Mhm. Ich finde, es ist ja auch aus beiden Seiten macht diese kritische Betrachtung von Phobie-Begriffen irgendwie echt Sinn. Nicht nur, um zu sagen, da wird der Begriff der Phobie irgendwie komisch oder irgendwie nicht korrekt oder was auch immer verwendet, was ja dann auch schon wieder die Frage ist, was ist eine korrekte Verwendung von so einem medizinischen Begriff, aber auch aus einer politischen Perspektive heraus. Oder ja, egal, also es kann politisch, analytisch irgendwie sein, ist so dieses, ob dann dieser Phobiebegriff nicht eben andere Herrschafts- oder Diskriminierungsmechanismen oder sowas einfach verdeckt, die sich so nochmal viel konkreter benennen lassen und so. Das hatten wir ja dann mit. Stimmt. So dass so dieser, so die sonst unsichtbare, unbenannte Machtposition irgendwie unsichtbar wird und dann eben als Heterosexismus irgendwie bezeichnet wird, wenn einfach Hetero die sonst immer unbenannte Norm ist in bestimmten Zusammenhängen. Oder Cis-Sexismus, wenn die unbenannte Norm ist, dass davon eben biologisch, medizinisch zugewiesenem Geschlecht, das sich dann mit dem gelebten Gender irgendwie deckt. Wenn das irgendwie so die nicht benannte Norm ist in bestimmten Strukturen. Oder weiß sein oder so. Könnte es nicht auch sein, dass noch sowas da, also was mir noch einfällt, ist auch, dass da sowas reinspielt von, also so ein Phobiebegriff ist ja auch ein. Also, ne, ist ein Krankheitsbild, also ein Krankheitsbegriff und so ein Krankheitsding, dem schwingt ja auch gerne so ein, die Person kann nichts dafür mit. Das ist, ja, finde ich auch gut. Und das ist halt irgendwie, also Leute, die sich halt anderen Leuten gegenüber feindlich benehmen, aufgrund irgendeiner Eigenschaft, die diese Person mitbringen, oder irgendeiner Strukturkategorie, in der sich irgendwelche Personen befinden, und wenn man sich dann dem gegenüber feindlich benimmt, dann ist es ja eigentlich erstmal keine Krankheit, sondern einfach nur Menschenhass. Und ist dann muss man das ja eigentlich nicht als Krankheit und damit ja auch so ein bisschen als. Ich will ja die Katze kurz davon abhalten, die Küche auseinanderzunehmen. Die ist wirklich langweilig, oder? Ja, die ist echt ein armes Tier. Die ist echt blau. Ja. Langweilig, ne? Gibt es nicht irgendwo noch ich bleib ein bisschen stehen. Also, ne? Also, das. Das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen das Aktive, finde ich. Die aktive Diskriminierung weg. Ja. Wenn man da etwas eigentlich. Ich hatte gestern schon gesagt, dass es, dass bei mir dieses mit dem Phobien-Ding so war, dass ich Phobien aus einem komplett anderen Zusammenhang mitbekommen habe. Und dann, ich muss kurz den Kater wegbringen, keine Ahnung. Der ist heute sehr anstrengend. Entschuldigung, das ist natürlich nicht nett. Also der Kater ist irgendwie. Dem ist sehr langweilig. Unausgeglichen. Ja, sehr unausgeglichen. Er ist heute unausgeglichen. So. Die Karte. Dabei hat er auch schon abenteuerliche Sachen gemacht. Wir haben ihm heute schon angefangen, ein Kunststück zu bringen. genau, dass ich halt diesen Zivilbegriff halt eher auch aus so einem, also küchenpsychologische Gespräche, so, also jetzt nicht ernsthaft wissenschaftlich, sondern eher so Alltagspsychologie oder so Küchenpsychologie Zusammenhängen irgendwie kenne. Also auch, wo es durchaus eben um das geht, worum wofür dieser Begriff irgendwann mal entwickelt wurde, nämlich um so psychologische Krankheitsbilder von Phobien oder so Persönlichkeitsstrukturen. Es gibt auch so in der Psychologie so phobische Persönlichkeitsstrukturen. Und dass dann dieses Transphobie- und Homophobie-Ding irgendwie am Anfang bei mir so völlig auf so ein, hä, aber es hat auch eigentlich nichts mit Phobie zu tun, gestoßen ist, dann aber sich total eingeschlichen hat. Und mir das eigentlich dann überhaupt nicht mehr klar war. Was mich ja auch schon wieder dazu bringt, warum, und da frage ich sowas eigentlich nicht kritischer, wenn es mir doch schon auffällt, ja? Warum schwimme ich da so mit in dieser Suppe und frage dann mal nicht nach, warum man das nicht als homofeindlich oder Anti-Trans-Haltung oder sowas bezeichnet, sondern als Phobie bezeichnet. Obwohl ich es doch eigentlich schon mal wusste, das ist halt auch spannend. Ja. Warum traut man sich sowas dann nicht? Mhm. Ist halt wieder so ein Business-Ding, ne? Die anderen, die sind ja schon seit Jahren in der Szene und da. So dieses Selbstbewusstseins-Ding von ich darf gar nichts sagen. Was übrigens, glaube ich, auch ein Problem von Queer ist. Warum auch, ich glaube, auch das ist ein Grund, warum Leute manchmal denken, dass das, dass Queer kann auch gerne mal so einen elitären Touch kriegen. Den ich übrigens nicht immer nur negativ finde. Aber trotzdem ist es halt so, dass das, also ich glaube, dass halt, also wir haben ja mal, also aus Witz haben wir ja mal gesagt, als wir angefangen haben, eine Mehrfachbeziehung zu führen, haben wir ja mal aus Spaß gesagt, wir haben das gemacht, damit wir unser Queer-Profil noch ein bisschen vervollständigen können. Ne? So, was haben wir jetzt schon alles so? Schwarm und Trans und so und irgendwie deviante Sexualität und keine Ahnung. Deviante Sexualität. Entschuldigung. Was fehlt noch in so einer monogamen Zweierbeziehung? Das geht ja natürlich nicht, ne? Da muss man jetzt auch nochmal so eine. Da kommt jetzt nochmal so, zack, Mehrfachbeziehung, so haben wir das auch abgehakt. Und jetzt Kind hat er auch nicht ordentlich. Gut, ne? Jetzt haben wir nochmal richtig Pflegekind haben wir jetzt auch noch. Da hast du so eine, mehr so eine Pink-Glitzer-Familie. Das ist ja, wir sind, das ist so queer, das ist noch nicht mal mehr Regenbogen. Nee. Nee, das ist mehr Regenbogen mit nur Pink. Das ist ein pinker Glitzerstern mit vielleicht Regenbogenumrandung oder so. Aura. Oder einem Regenbogenschweif mit einer Regenbogen oder so. Aura. Wow. Toll. Genau. Geil. Und das arme Kind. Und das kann ja durchaus auch, das war ja schon auch so ein bisschen halb ernst gemeint. Ne? Also dieses. Was jetzt? Ja, das mit dem. Mit den verschiedenen Dingen, die wir so erfüllen, so für so gutes, queeres Dasein und so. Und das, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute ernsthaft der Meinung sind, dass man so gewisse Dinge so vorweisen muss. Also man muss mindestens nicht auf nicht hetero, also nicht cis-hetero begehren. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist schon so Basics, ne? Wenn da gibt's, also wenn das nicht ist, man darf nicht ernsthaft wollen, dass man irgendwie eine monogame Beziehung führt. Man muss aus irgendwelchen Gründen Judith Butler gelesen haben. Die sich, die hat, das konnte mir auch noch niemand erklären, aber ich muss das nächste Mal echt nachfragen, warum muss man Judith Butler gelesen haben? Ja. Wenn man es jetzt nicht gerade, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie studiert oder einfach Interesse irgendwie an Judith Butler hat. Ja, an Judith Butler hat und irgendwie ihren meistens unglaublich komplizierten Texten, aus denen sich eh nicht so viel rausziehen lässt und viele Leute sich einfach schon viel tollere Gedanken irgendwie zu diesem Thema gemacht haben, die verständlicher sind. Entschuldigung. Ja, genau. Also, ja, nee, so aber das ist ja auch so ein Deutschland-Ding, ne? Mit Judith? Ja. Mit Judith. Wahrscheinlich, also ich meine, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ja, es so, ist ne? halt einfach nicht so krass. Denn aber wurde die in Deutschland so. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie das. Ich lebe ja nicht in anderen Ländern und weiß nicht, wie da irgendwie die Diskurse verlaufen, aber es wird ja auch immer schon wieder, ich weiß nicht, ob das, es wird ja auch irgendwie sehr doll reproduziert, immer so dieses, der Feminismus in den 80er Jahren irgendwie, und da brachen eh schon irgendwie Frauenprojekte in sich zusammen und haben sich zerstritten und das ging irgendwie eh gerade alles ziemlich bergab und dann kam auch noch Judith Butler und dann war es eh vorbei. Also so, und dann war der Feminismus in seiner tiefsten, der deutsche weiße Feminismus war in seiner tiefsten Krise, wahrscheinlich auch, weil er noch weiß war, weil dann gab es auch noch irgendwie People of Color Kritik irgendwie an dem armen deutschen weißen Feminismus und sowas, der dann und also es war irgendwie so, es ist unglaublich gebeutelt alles und Judith Butler kam dann noch und hat auch noch irgendwie das weibliche Subjekt irgendwie, das sozusagen das feministische Subjekt, um das immer gekämpft wurde, weggenommen. Und deswegen muss man sie gelesen haben. Sonst ist man kein gutes Kirchen. Ja. Ja, deswegen wird's halt, deswegen gibt's halt irgendwie so dieses Butler-Bashing aus feministischer Seite. Ach so, feministischer Seite aus. Oh, ja, okay. Also es ist halt echt so, dieses Butler hat irgendwie unglaubliche Kämpfe irgendwie. Also so mit der Übersetzung, seitdem ist irgendwie so die, es ist echt so Geschichtsschreibung, die mir so erzählt wurde. Irgendwie so Butler rausgekommen, irgendwie, es gab eine deutsche Übersetzung, bam! Irgendwie das der Feminismus irgendwie es hat sich alles irgendwie in Lager geteilt und es wurde sich ganz schrecklich abgegrenzt und dieser Cut. Es war halt echt so dieses. Es war halt echt so dieses Ding von. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil es zum Beispiel irgendwie vielleicht schlecht übersetzt wurde oder ja, auch schlecht rezipiert wurde, also schlecht wiedergegeben wurde, was der Inhalt des Buches sei. Dass so dieses, was irgendwie, es gibt keine Frauen mehr, wofür sollen wir denn noch kämpfen, was für ein Scheiß. Aber wir so waren ganz platte Sachen und das ist irgendwie so, ja, aber ich glaube, da hängen halt Sachen dran. Das, und das sind halt dann eben genau diese Sachen, die da dann irgendwie noch zusätzlich so dieses Butler ist scheiße und es ist aber auch kompliziert. Das heißt irgendwie so, wenn du queer bist, dann bist du nicht feministisch, also musst du Butler lesen. Also es bedingt sich halt auch so ein bisschen gegenseitig. Wenn du feministisch bist, darfst du nicht Butler lesen, weil Butler ist eh scheiße. Also da muss man sich abgrenzen von Butler ist bäh. Und wenn du aber was mit queer zu tun haben willst, ist Butler irgendwie auch bäh, aber weil man muss es ja auf dem Nachttisch liegen haben. Also da wird sich irgendwie so an Butler wird sich einfach so symbolisch so unglaublich dran abgearbeitet, dass es mich zu Tode langweilt. Aber du hast halt genug andere Punkte auf deinem Queer-Konto, deswegen wird dir deine Queerness nicht abgesprochen von denen, weil also von denen, die halt irgendwie da so vielleicht so eine innere Hierarchie, sondern so ein Pool haben, was man halt so mitbringen muss, wenn man irgendwie so queer, so richtig so queer sein. Also, ne? Also du hast halt dann, kannst noch genug andere Sachen vorweisen, die da irgendwie. Das stimmt. Und aber liebe Leute da draußen, wenn jemand sich hinstellt und sagt, da musst du aber Butler gelesen haben, dann dürft ihr diese Person ignorieren und einfach alleine irgendwo stehen lassen. Es ist einfach so, was soll ich mit Personen zu tun haben, die sich irgendwie aufbauen und sagen irgendwie so, man muss aber hier erstmal irgendeinen schrägen theoretischen Text lesen, bevor wir uns irgendwie weiter unterhalten können oder irgendwie, dass man sich damit jetzt irgendwie intellektuell auseinandersetzen muss auf genau dieser Ebene, dieser philosophisch-theoretischen Ebene, um irgendwie irgendeinen Daseinszustand zu erlangen. Das ist doch auch Dreck. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass aus einer also so, es gibt auch irgendwie, queer schützt ja einen auch nicht davor, einfach Scheiße von sich zu geben. Und nein. Leider nicht. Nein. Und dass ich irgendwie, also es ist halt so, ich meine, in dem Moment, in dem ich queer für mich irgendwie verwende, weiß ich ja auch, dass irgendwie, dass ich das mehr aneigne, obwohl und gerade deswegen es Leute gibt, die da einfach schwul-lesbisch draus machen oder Leute gibt, die dann irgendwie so ein ganz tolles Theorie-Elite-Ding draus machen. So. Und dann, also deswegen weiß ich eben, muss ich auch damit irgendwie leben, dass das Queer eben auch irgendwie Scheiße produziert an manchen Stellen und ich mich auch nicht mit allen Leuten dann irgendwie auf der Art und Weise so situativ dann pauschal hier solidarisch erkläre, die sich irgendwie aufbauen und Leute dissen, weil sie irgendwie Text nicht gelesen haben. Auf die Art und Weise von irgendwie so, nee, da musst du jetzt aber noch hier einen ganz komplizierten Text lesen. Sondern eher von, naja, da fehlt vielleicht noch ein, da fehlt noch irgendwie ein Thema. Oder irgendwie so, da ist irgendwie, es wird erkennbar in einem Gespräch, dass vielleicht ein Thema von meinem Gegenüber vielleicht noch gar nicht so mal bedacht wurde. Und klar ist, okay, wir sind dann einfach auf sehr unterschiedlichen Gesprächsebenen. Aber das bedeutet halt nicht, dass man irgendwie so eine so ein Symbol wiederholt. Also mir geht es tatsächlich um dieses irgendwie immer wiederkehrende Symbol, was wiederholt wird. Butler als Symbol. Ja. Hm. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die wiederholt werden. Also es gibt ja schon so Klischees. Hm. Queer-Klischees. Queer-Klischees, ja. Oh, ich komme gleich wieder. Oh nein, jetzt haben wir Joko vertrieben mit Queer-Klischees. Ich bin queer genug. Jetzt da raus aus der Queer. Ja. Geh zur Platze. Gleifo ist queer genug. Gleifo ist genug. Gleifo ist queer hoch 3. Gleifo ist übrigens für die Leute, die das erste Mal eine Folge hören, die Katze. Und zwar nicht die Randalierkatze, sondern die andere. Mhm. Nicht die Randalierkatze. Also, ja, also Queer-Klischees wäre ein guter Punkt. Queer-Klischees und Leute, die sich also eine Art Diskriminierung zu begegnen, aufgrund der Art und Weise, wie man so drauf ist und was man so denkt, ist, sich abzugrenzen und sauer zu werden und sozusagen nicht zu versuchen, sich immer mit allen zu verstehen, sondern eher sich abzugrenzen und zu kritisieren. Das wiederum kann als elitär gelesen werden und als unnahbar. Also als unnahbar gelesen werden und damit als elitär gelesen werden. Wenn das Ganze irgendwie auch noch in einem akademisch-universitären Rahmen, wie es in Hamburg halt relativ stark ist, dann kommt halt auch noch so ein Wissen ist gleich mehr Macht haben, ist gleich schlauer sein, ist gleich cooler sein, ist gleich besser sein Ding irgendwie dazu. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Leute dann anfangen, sich anti-queer zu verhalten, weil sie eigentlich denken, dass sie da nicht reingehören, weil sie irgendwelche Klischees nicht erfüllen, die vermeintlich mit queer zu tun haben. Also wenn man sich halt überlegt, dass, also für mich ist, also für mich bedeutet queer halt in erster Linie, sich kritisch mit Machtachsen auseinandersetzen, mit Normen auseinanderzusetzen. Ja, Normen, das ganz hart, ja. Normen. Also kritisch mit Normen auseinandersetzen. Ich möchte Schokoeis. Okay. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich nicht um Vanilleeis handelt. Von den Normen. Entschuldigung. Willst du einmal Schokoeis? Mehr Prosecco für mein Schüsselchen. Es gibt nicht noch mehr. Achso. Möchtest du auch Schokoeis? Ich brauche kein Schüsselchen. Ich möchte gerne ein Schüsselchen, bitte. Du kriegst auch ein Schüsselchen. Oh, also, ich hatte auch einen voll guten Gedanken. Du musst lauter schreien. Ich sag nichts mehr. Genau. Normen kritisch hinterfragen. Normen kritisieren. Normen, ne? Also, das ist das, was Kühm ist. Also, hatten wir gestern schon. Das weiß jetzt leider niemand, weil es nicht aufgenommen wurde. Steff kneift die Lippen zusammen. Und mein Liebster Petzel. Grinst milde. Das irritiert mich. Also, wenn queer bedeutet, also für mich bedeutet queer, Normen zu hinterfragen. Und ich glaube, für relativ viele andere Leute bedeutet es auch, Normen zu hinterfragen. Zu fragen, warum gibt es diese Normen, wem nützen diese Normen und zu versuchen, Alternativen zu finden in dieser normierten Gesellschaft. Dann passiert es relativ häufig, dass eben Sachen anders gemacht werden, als es viele machen. Das bedeutet, dass halt sowas, dass halt Leute sich zusammenfinden, die zum Beispiel nicht monogam leben, die sich nicht irgendwie auf ein bis zwei Geschlechter begehrensmäßig einlassen können, die biologisch zugewiesenes Geburtsgeschlecht für etwas nicht sonderlich Relevantes halten, wenn es darum geht, irgendwie sozial interaktiv zu werden. Die Verhältnisse nicht am genetischen Übereinstimmungsgrad festmachen. Ja, danke. Also sowas. Also das diese ganz. Schön, ne? Achso, ganz toll gesagt. Also diese Sachen irgendwie, die finden sich dann halt, wenn halt queer bedeutet, sich mit Normen auseinanderzusetzen, dann finden die sich halt auch in Praxen wieder. Dann geht es halt darum, andere Wege zu finden als eine monogame Beziehung zum Beispiel. Das heißt ja nicht, dass Leute, die eine monogame Beziehung führen und das für das Tollste auf der Welt halten, nicht auch sich total mit queeren Praxen und damit vielleicht auch mit so einem queeren Raum identifizieren können, zum Beispiel. Ja, also, aber das Problem ist halt, glaube ich, dass ich glaube, dass halt viele so queer auch als so eine VorkämpferInnen-Gruppe gegen so alle fiesen Strukturen, die vielleicht auch manche dann irgendwie so als ganz negativ empfinden, irgendwie vorgehen und dass sie selber dann vielleicht einfach gar nicht sich so mutig und kriegerisch fühlen und dann irgendwie denken, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht richtig queer, weil ich finde es nämlich eigentlich total schön, zum Beispiel in meinem zugewiesenen Geburtsgeschlecht mich vielleicht, keine Ahnung, also die dann halt sagen, ich mag aber zum Beispiel gerne Sachen machen, die üblicherweise dem oder die vom Mainstream, dem meinem zugewiesenen Geburtsgeschlecht konform wargenommen werden. Zum Beispiel klassisches Femme-Problem zum Beispiel. Also feminine Cis-Frauen habe ich irgendwie schon öfter erlebt, haben gerne mal ein Problem damit mit Queerness, weil sie halt, weil halt zum Beispiel so eine queere Szene relativ stark geprägt ist von irgendwelchen In-Betweens oder halt irgendwie Leuten, die sich halt nicht standardmäßig konform ihres zugewiesenen Geburtsgeschlechts kleiden, zum Beispiel. So. Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Jetzt haben sie sich beide Eis in den Mund gesteckt. Und ich habe immer noch ein bisschen Platz gelassen für bissige Kommentare. Wunderbar. Also das war ja jetzt mein langes und ausführliches Plädoyer, war ja so ein Versuch zu erklären, warum Leute auch sich antiqueer verhalten, also sich so ab, also was ist antiqueer, also sich so abgrenzend positionieren gegenüber Queerness, weil sie vielleicht selber das Gefühl haben, sie erfüllen irgendwelche Queer-Normen nicht, irgendwelche Queer-Ansprüche nicht. Damit wird aber eigentlich, finde ich, irgendwie was aufgemacht, was ich hochgradig schwierig finde, weil das würde ja, also das würde ja bedeuten, dass man irgendwie erstmal so einen Katalog abarbeiten muss und wenn du nicht genug Punkte auf deiner Liste hast, dann kannst du, dann hast du, dann bist du es nicht wert, diesen Begriff zu tragen. Ist natürlich schwierig, aber muss auch ernst genommen werden. Also so dieses, ich meine, diese Idee von Normen und irgendwie Standards, die kommen ja auch nicht wiederum von ungefähr. Also es ist so, irgendwo gibt es Anrufungen und Darstellungen irgendwie so dieses, so das ist jetzt das Nonplusultra, das ist irgendwie, das ist queer und deswegen ist halt klar, alles andere kann dann nicht queer sein. So, dass, also so queer muss ich ja schon mit den Normen, die es produziert, auch auseinandersetzen. Weil es gibt halt dann doch immer noch sehr privilegierte Positionen da drin und die produzieren nun mal irgendwie auch, die haben Definitionsmacht, irgendwie da gibt es Positionen, queere Positionen, die noch mehr Definitionsmacht haben als vielleicht andere queere Positionen, die sichtbarer sind, an denen sich dann eben mehr abgearbeitet wird. Und wenn halt dann klar ist, so das funktioniert nicht, mein Abarbeiten, oder mein Abarbeiten daran ist irgendwie nicht produktiv genug und ich scheitere daran, deswegen kann ich nicht queer sein. Deswegen möchte mich queer nicht haben und ich möchte queer auch nicht haben und es ist alles irgendwie doof. Also so ist das Ding irgendwie ein so, es muss halt irgendwie eigentlich ja so eine Support-Struktur mal geschaffen werden oder noch nicht mal eine Struktur, aber so ein Bewusstsein von irgendwie so, dass das alles eben nicht schlimm ist und dieses Entdramatisieren von irgendwie so, dass da darf man irgendwie, das ist total wichtig, an Punkten zu scheitern, weil es irgendwie wichtig ist, eigene Positionen zu finden und eigene Umgangsweisen und einfach so, dass es eben so dieses Ding grundsätzlich kritisch mit eigenen Positionen umzugehen ist und nicht ein, also es gibt einen Unterschied, mit eigenen Positionierungen kritisch umzugehen und mit sich selbst einfach total kritisch umzugehen. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein schmaler Grat, aber das macht irgendwie so einen riesen Unterschied. Zumal ja irgendwie die Leute, also so aus meiner Erfahrung, die Leute, die so sehr kritisch dann mit sich selbst umgehen, die tendieren dann wiederum dazu, innerhalb einer Queer-Gruppe ihre eher normativen Lebensentwürfe zu verteidigen und ganz doll zu dissen und zu verteidigen. Also so eine komische Art von dissen, dissen, dissen, um sich dann halt das Okay abzuholen, dass das schon auch okay ist. Halt dann auch in dem Punkt normativ zu sein, dass er dann das Machtverhältnis wieder umkehrt. Also dann, ich habe das schon so oft erlebt, dass ich mich dann irgendwie in einer Gruppe befunden habe, die eher queer ist oder die eher, ja, sich queer verortet, wo dann aber immer über die Norm, also immer über das normative Verhalten gesprochen wird, weil das irgendwie so jetzt plötzlich als die Ausnahme in dieser Gruppe ist und da irgendwie verteilt, also erstmal erklärt und entschuldigt werden muss. Und dann ist es aber am Ende tatsächlich so, dass eigentlich gar nicht über das queere, abweichende Verhalten gesprochen wird, sondern immer über das normative Verhalten. Und das ist natürlich irgendwie, ich glaube, wenn Leute eher eben nicht so ihr eigenes Verhalten dissen würden, sondern eher kritisch hinterfragen würden, von welchen Positionen aus, oder halt einfach kritisch mit ihren Positionen umgehen würden, ich glaube, dann hätte man das auch nicht so. Habt ihr es verstanden? Hm. Ihr guckt bei so komisch. Nee, ich habe auch nur nachgedacht. Also was weiß ich, so klassisches Beispiel. Du bist in einer Gruppe und irgendwie eine Hetero-Beziehung ist dabei und sie heiraten aus irgendwelchen Gründen und dann ist das voll das Ding. Oder so, und dieses Hetero-Outing. Nicht das Hetero-Outing, sondern das Hochzeits-Outing. Ja. Das war jetzt auch schon mehrmals irgendwie, oder auch erzählt mehrmals irgendwie. Also es ist eigentlich fast ein bisschen egal, ob hetero oder homo Hochzeitsouting. Schon, also, ne? Also, ja. Es macht natürlich nochmal einen Unterschied, weil die ganze Hochzeit... Ich kenne es aber bisher nur von hetero tatsächlich als Outing. Ja. Mhm. Ich habe das noch nicht bei Homos erlebt. Bisher. Aber vielleicht kenne ich auch zu wenige, die dann irgendwie die wiederum dann so doll in wir zusammenhängen sind. Hm. Und das war halt einfach, also ich glaube, die Queer-Hochzeiten, die ich kenne, oder die geläufig sind, die haben halt irgendwie dann wirklich richtig gute Gründe sozusagen. Ne? Was ist ein guter Grund? Staatszugehörigkeit zum Beispiel. Also Staatsbürgerschaft, ja, Aufenthaltsrecht. Hm. Und natürlich haben irgendwie die Hetero-Hochzeiten oder die sich dann im Hetero-Bereich, die sich aber eigentlich so in Queer-Kreisen bewegen und da auch total kritisch mit umgehen, natürlich haben die auch total gute Gründe, aber die werden irgendwie plattgewalzt ohne Ende, habe ich das Gefühl. Also das finde ich, jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen, aber das wollte ich nochmal dazu sagen. Also wolltest du damit irgendwie sowas sagen, wie es ist schon noch legitim, wenn Leute anfangen, sich dann so... Nein. Also was ich damit sagen wollte, das war irgendwie so der Output von... ich finde es schade, wenn Leute sich in so Strukturen befinden, wo auch immer sie sich dann befinden, innerhalb dieser Strukturen und eben nicht gucken nach dem Punkt, an dem sie stehen und was das strukturell für eine Bedeutung hat und wie sie in Beziehung zu anderen stehen damit, sondern erstmal auf sich selbst gucken und sich die ganze Zeit irgendwie dissen dafür, dass sie jetzt gerade normativ sind an irgendeinem Punkt. Und sich eine Erlaubnis dafür abholen. Genau, und dieses Dissen ist aber halt irgendwie, das funktioniert halt leider, es nimmt halt total viel Raum ein. Hm. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt zu dem Thema gekommen sind. Es ging halt um dieses, was war, warum, also diese Queer-Klischees. Ja, okay, genau. Und ich glaube, und da kippt es dann halt. Also, es ist halt doch ein Machtverhältnis. Es ist halt schon so, dass Leute so queer, also das, was du vorhin meintest, Steff, so queer, krass, vorreitermäßig positioniert sein können, wie sie wollen, wenn dann irgendwie jemand kommt und normativ ist an irgendeiner Stelle und anfängt über so eine persönliche, oh Gott, ich bin nicht queer genug und ich muss das jetzt irgendwie breittreten und ich muss das irgendwie mir eine Entschuldigung dafür abholen von denen, die das nicht machen, die eher anders damit umgehen, dann kehrt sich an der Stelle aber einfach sofort das Machtverhältnis um, weil es halt eben doch von der normativen Position aus artikuliert wird. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass da das irgendwie in solchen Artikulationen Privilegien hängen. Ja. Also so nur dieses, um nochmal dieses, ja. Also ich gehe total konform mit dir, dass es natürlich in so Queer-Szenen Positionen gibt, die einfach sehr sichtbar sind und die sehr sich sehr viel äußern können. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, indem wir so einen Podcast machen, gehören wir auch auf eine Weise dazu, weil wir einfach irgendwie unsere Sicht der Dinge in die Welt blasen erstmal und halt andere erstmal darauf reagieren müssen, ohne was ja eine bestimmte Struktur darstellt. Ja. Aber trotzdem würde ich diese Position nicht so total ungebrochen sehen, sondern würde die schon immer noch innerhalb von Machtstrukturen verorten. Entschuldigung. Lass mich doch meine Finger angucken, wenn ich nachdenke. Ganz lustige Handbewegung gerade gemacht. Ich habe nur gewartet, dass seine Hände anfangen zu sprechen. So, merk. Also, Steff. Ja, Joke. Ich fand es nur wichtig. Entschuldigung, nächstes. Das war unprofessionell, ich entschuldige mich. Das war total unqueer. Tja, 10-Punkte-Programm bis morgen. 10 Gründe, warum du total queer bist und warum wir dich jetzt wieder akzeptieren sollten. Zurück zum Thema. Ja, also so privilegierte Positionen. Irgendwie, dass in manchen Aussagen ich würde mich ja mit queer beschäftigen, also was manchmal so mitschwingt, irgendwie so, ich wäre ja gerne queer oder ich würde es ja gerne verstehen, wenn nicht XYZ irgendwie meine guten Absichten durchkreuzt. Und was wäre dann sowas, was XYZ, dass man Jules Butler nicht gelesen hat? Zum Beispiel. Also, und das sind halt, manchmal ist es auch einfach so dieses neue, so eine, ja, irgendwie, es kommt halt. Also so irgendwie, weil ich glaube, bei vielen Leuten ist es vielleicht auch einfach ein ansozialisiertes, irgendwie, eine ansozialisierte Unsicherheit und echt ein, irgendwie ein echt düngbares Selbstbewusstsein, was irgendwie eigenes Wissen angeht und selbst, also so Vertrauen in das eigene Wissen und Vertrauen in die eigenen Erfahrungen, so und in die Position, wo man jetzt in diesem Moment gerade steht, irgendwie so, dass das halt nun mal die Position ist und dass das dann auch für den Moment gut ist, so. Aber das halt dann nicht erst, dass halt nicht dringend Leute dann dafür zuständig sind, das abzufangen. So. Es gibt irgendwie viele Leute, die das machen, die da irgendwie Spaß dran haben, die denen das ganz viel gibt, die da irgendwie die ein gutes Gefühl dabei haben, irgendwie Wissen zu vermitteln oder zur Verfügung zu stellen und das einfach auch gut können. Also die es einfach eben gut können. Und aber es ist halt nicht so dieses, ich nörgel jetzt mal rum, weil queer irgendwie so schwer zugänglich ist. Und dann passiert irgendwas. Also so dieses so, ja, dann find halt queer doof, dann lass es halt irgendwie, lass mich in Ruhe damit. Also mittlerweile bin ich echt an dem Punkt so dieses, dann lass mich doch in Ruhe, wenn du queer doof findest. Aber was stört dich dann? Stört dich, dass das Leute immer wieder sagen oder sich da immer so wieder so auch lautstark davon abgrenzen müssen? Oder man ja, könnte es dir entfolgen? Ja. Und da bin ich sehr doll am Überlegen, irgendwie so einfach mal konsequent irgendwie das oder zumindest eine Liste anzulegen. Nicht queer. Und dann. Das ist ja lustig. Guck ich mir das nicht an, oder? Also so. Und dann können die ja gerne wieder überwandern. Wir sehen. Das war alles. Das ist anders. Aber ein bisschen elitär, was du da gerade aufmachst. Sollen sie doch machen, irgendwie. Also irgendwie so, ich habe damit nicht angefangen. Also es ist irgendwie, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass sie da irgendwie so ein Queer-Dings am Laufen haben. Vor allem, weil es ja, um dann nochmal auf die privilegierten Positionen zurückzukommen, weil es tatsächlich einfach privilegierte Positionen sind, von denen aus sie sprechen und von denen aus sie sich irgendwie immer und immer wieder gekränkt damit auseinandersetzen müssen, warum sie jetzt gerade nicht queer sind, warum queer irgendwie doof ist, warum das irgendwie alles auflöst und alles falsch macht und es ist nervig. Vielleicht das noch einen zusätzlichen Punkt. Queer irgendwie kratzt an den Privilegien und das ist unangenehm und deswegen finden sie queer auch scheiße. Also es, manchmal ist es auch das irgendwie so, dieses so, ja, richtig, irgendwie gut erkannt, irgendwie. Wurde gerade in diesem Moment an irgendeiner privilegierten Position, an irgendwie einem privilegierten Standbein von euch. Da wurde gerade an was gekratzt und offensichtlich was von euch noch überhaupt nicht reflektierten und noch überhaupt nicht irgendwie mal betrachteten. Auch das gibt es. Auch das ist halt so dieses Punkt von, nee, jetzt bin ich aber irgendwie trotzig und jetzt bin ich irgendwie verletzt. Und das kann ja auch verletzend sein. Das ist ja auch erstmal unangenehm, wenn irgendwie sowas Privilegiertes irgendwie angekratzt wird. Das ist erstmal doof und da wird dann auch erstmal rumgemotzt. Aber ich muss mir das Rumgemotze nicht immer anhören. Also irgendwie ein so, das ist halt dann erstmal so, dann werden sich die Leute so oder so entscheiden. Entweder sie werden es in Zukunft ignorieren und für sich befinden, dass das Privileg irgendwie bitte genau so irgendwie fortbestehen soll, unbetrachtet. Oder es hinterlässt eben so weit Spuren, dass sich jemand doch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Das kommt halt, also ich glaube, das ist noch so ein weiterer Punkt, der auch in so, ich muss mich jetzt irgendwie gegen queer äußern, ich muss da jetzt irgendwie rummotzen und das doof finden, dass eben das so diese klassischen, dass das so Situationen sind von, da wurde gerade irgendwie mein Privileg angekratzt. Zum Beispiel Sprache so zu verwenden, wie ich es gut finde. Ja, da sind wir bei einem Thema angekommen. Ja, ne? Das ist so dieses so, das finde ich jetzt doof, da werde ich irgendwie eingeschränkt und deswegen muss ich da jetzt ganz doll irgendwie mich dagegen äußern und auch trotzig sein und so, weil es eigentlich nur gerade darum geht, dass das Privileg von einer Person angegriffen wurde. Ja, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn so Cis-Personen irgendwie sagen, ich benutze aber den Unterstrich nicht. Ich denke, ja, du brauchst ihn ja auch nicht. Weißt du, dann brauchst du ihn, ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja. Schön für dich. So. Aber das ist ja immer, also das ist ja irgendwie so, immer so eigentlich, ne? Also Leute, die irgendwie auf Leute, die irgendwie auf, keine Ahnung, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Feminismus geht, wenn es um Antisexismus geht, ne? Antisexismus, ja. Gegen nicht, wenn es darum geht, wenn Leute sich, also was wie. Achso, okay, ja. Nur weil du gerade irgendwie Rassismus und Sexismus hattest. Und dann nee, Feminismus. Rassismus, Feminismus, Antisexismus. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen durcheinander geworfen. Okay. Also Antisexismus, Antirassismus, Feminismus. Okay, ja. So, Entschuldigung, wenn ich irgendwie das durcheinander geworfen habe. Also, das ist ja immer das Gleiche, ja. Das ist, man muss mal einmal kurz ins Internet reingucken und sich die Diskussion da angucken. Es gibt garantiert an irgendeiner Stelle gerade irgendeinen Blogbeitrag oder irgendein Twitter-Gruppchen oder ähnliches, wo genau das gerade passiert, wo Leute sich angepisst fühlen davon, weil an ihren Privilegien gekratzt wird. Und dann macht natürlich irgendwie alles, was so queer alles so kritisiert, da kommt natürlich viel zusammen, ja. Dass ich dann auch irgendwie angekratzt fühlen kann. So. Also ja. Also wenn halt irgendwelche Leute halt irgendwie sich angepisst fühlen, weil sie halt irgendwie von Leuten darauf hingewiesen werden, dass sie sich gerade sexistisch verhalten haben und das einfach nicht sehen wollen, weil sie halt irgendwie sich für total nicht sexistisch irgendwie halten. Das ist halt genau das Ding. Dann wird halt wieder über den Feminismus geschimpft, der alles kaputt macht und der irgendwie die Männer diskriminiert und der irgendwie die Frauen irgendwie total nach vorne schiebt und irgendwie sich da auch mal locker machen kann. So. Und dann auch noch diese blöden Gender Studies und sowas, das ist auch alles kacke. Das wird dann alles auch sofort überall hin ausgeweitet. Das kommt noch dazu, dass ich dann auch noch irgendwie auch damit noch irgendwie sehr stark verwoben bin. Wenn dann auch noch über irgendwie eben institutionalisierte akademische Studiengänge oder Forschung und Theorien oder sowas dann auch gleich noch so mitgerantet wird, irgendwie ohne nur den Hauch einer Ahnung zu haben, irgendwie, was das überhaupt bedeuten kann irgendwie oder wie unterschiedlich ausbuchstabiert das an unterschiedlichen Orten ist, irgendwie dieses Thema Studiengänge und Forschung und Theorien und sowas. Ja. Das kommt halt noch dazu, dass ich halt irgendwie in dem Moment genau weiß, irgendwie, dass das einfach so an so einer Realität irgendwie vorbeischrappt. Und auch wenn ich irgendwie das dann einordnen kann als irgendwie so, du hast wahrscheinlich einfach mal überhaupt gar keine Ahnung, ist halt trotzdem immer so dieser Gedankenschritt, den ich dann auch jedes Mal irgendwie noch machen muss. Mehrmals. einen ganzen Tag. Irgendwie nach, wenn dann irgendwie mal wieder so ein Dreck irgendwie produziert wird. Also wir sind irgendwie gerade so ein bisschen an diesem Blogbeitrag von Luise Pusch rangeschwappt, den wir eigentlich besprechen wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich machen wollen. Wollten wir das? Nee, wollten wir überhaupt nicht richtig besprechen, weil es erstens haben wir es nicht alle gut gelesen. Mhm. Also haben wir ihn gar nicht vorbereitet, gut genug, um den jetzt irgendwie, um uns daran abzuarbeiten. Und was, da lege ich immer gerne Wert drauf, dass es halt einfach auch nur exemplarisch für irgendeinen anderen Zeitpunkt und irgendeine andere Person an irgendeinem anderen Ort ist. Also so dieser Akt, den habe ich, also so, ob das jetzt irgendwie Luise Pusch ist oder irgendein Maskulistenforum, das deckt sich an manchen Stellen einfach auch erschreckend doll. Ja. Auf die Art und Weise, wie vorgegangen wird. Oder zumindest die Reaktionen auf diesen Push-Blog-Artikel, der sich eben kritisch mit dem Unterstrich auseinandersetzt. Aus nicht-queerer Cis-Perspektive. Ja. Und ich meine, also so, mein Gedanke ist ja so, Kritik ist ja eigentlich immer was Gutes. Ne? Hat ja auch sowas von irgendwie sich gegenseitig wahrnehmen oder sich irgendwie interessiert an einem Thema zeigen und einfach nochmal irgendwie auf kritische Stellen hinweisen und sowas, aber der Ton macht die Musik, um mal diesen schlimmen Spruch irgendwie zu bedienen. Das ist einfach so dieses, auch hier fehlt mir wieder die solidarische Kommunikationsebene von irgendwie so, ich finde das eigentlich ganz knorke, was ihr macht, aber aus meiner differenzfeministischen Perspektive hakt es an den und den Stellen. Oder also, sowas. Also irgendwie sowas, irgendwie eigene Position klar irgendwie beschreiben und irgendwie einen freundlichen Ton bewahren. Weil wenn man es irgendwie so scheiße findet, dann benutzt halt irgendwie den Unterstrich nicht und lass die Leute, die ihn benutzen, in Ruhe. Ist diese Behauptung, dass andere irgendwie diesen Unterstrich aufzwingen, das ist einfach auch, um mal wieder auf diese Mini-Mini-Queer-Szene hinzuweisen oder queer-feministische Szene oder sowas, ist es einfach nicht so verbreitet. Dieser Zwang, von dem da irgendwie gesprochen wird. Es ist ja noch nicht mal mit dem Binnen-ISO, dass es irgendwie einen Zwang gibt. Den gibt es auch viel zu wenig. Gibt überhaupt viel zu wenig Binnen-I und Unterstrich-Zwänge. Würde mich mal freuen, wenn das mal irgendjemand von mir fordern würde, irgendwie das zu machen. Also was ich an dem Push-Blog-Beitrag spannend finde, das knüpft an das an, was du eben gesagt hast, Steff, ist sowohl der Ton, also sowohl offensichtlich so diese Fähigkeit bei so queeren Themen auch einfach überhaupt nicht darauf zu hören, was da irgendwie passiert, sondern einfach so die eigene Meinung da rein zu bratzen, als auch tatsächlich so diese Position, sich hinstellen zu können, wenn es um queer geht oder so um Themen, die aus offensichtlich eher aus einer Queer-Perspektive kommen, dass Leute sich ohne mit der Wimper zu zucken, befähigt fühlen, von außerhalb sich hinzustellen und damit mal aufzuräumen, was da eigentlich gerade schief läuft. Und das finde ich total spannend, weil das halt, das kam halt in dem Beitrag irgendwie gut rüber, dass das halt, oder auch in den Kommentaren, dass halt irgendwie, dass es da so ein Thema gibt, wovon die Person eigentlich offensichtlich nicht so viel Ahnung hat, denn das, was sie daran kritisiert hat, war jetzt irgendwie slightly am Thema vorbei, würde ich das jetzt mal so sagen. Setzt sich aber hin und lässt noch nicht mal irgendwie Raum für Kritik zu, sondern kritisiert einfach. Kritisiert so vor sich hin. Das, was sie sagt, ist natürlich völlig stimmig. Und da gibt es auch gar nichts mehr dran auszusetzen und so. Und danach kann eigentlich nichts mehr kommen, sozusagen. Also da ist nicht irgendwie Raum für, sagt ihr doch mal was dazu. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder so. Was wollt ihr denn eigentlich damit erreichen? Ich nehme das so und so wahr. Da könnte man ja diverse Sachen machen, aber nee, es ist so und so und so und das ist falsch und Punkt. Das finde ich total spannend, weil mir das relativ häufig dann wiederum bei queer begegnet. Das ist so diese Position von, also ich habe das da jetzt entdeckt und ich finde es falsch. So. Punkt. Weil mein Geschlecht soll ja nicht aufgelöst werden, ne? Na, das mit dem Unterstrich, da ging es halt. Ja, ich weiß. Ja, okay. Ich war nur so ein wollte noch mehr Klischee reinbringen, dieses, warum man was falsch findet und dass Queer ja gerne vorgeworfen wird, dass Geschlechter aufgelöst werden sollen. Und sowieso alles. Alles aufgelöst. Soll aufgelöst werden. Vielleicht reicht's auch einfach. Vielleicht reicht's. Vielleicht machen wir einfach. Es klaffen natürlich auch große Lücken von Dingen, die wir gestern irgendwie noch hatten, aber es ist ja immer so, es lässt sich ja einfach nicht wiederholen, was man so macht. Aber wir können auch gerne nochmal über heterosexuelle Mutterschaft bei einem anderen. in einer anderen Folge über heterosexuelle Mutterschaft sprechen. Dann auch besser vorbereitet. Ja. Wo ist die Solidarität? Ich frage mich momentan sehr viel, wo ist die Solidarität? Ja. Und warum brauche ich das jetzt gerade? Warum habe ich das Gefühl? Es wird Winter. Ja. Ja. Es wird Herbst. Es wird kalt. Man möchte zusammenrücken. Man möchte Glühwein trinken. Nee, hör mal auf. Nein. Ich frage mich in letzter Zeit relativ häufig, ob es, ob der Queerbegriff einfach ausgedient hat oder ob der einfach für meine Verhältnisse nicht der angebrachte Begriff ist, aber ich finde auch bis jetzt nichts anderes. Pervers. Ja, keine Ahnung, aber pervers hat halt irgendwie nicht diesen, pervers ist halt eher so zugespitzt auf einen bestimmten Bereich und ich finde gerade an Queer so toll, dass es so breit eingesetzt werden kann und halt auch diesen politischen Anspruch Dinge zu kritisieren und zu hinterfragen umfasst. Aber ja, also abgesehen davon, dass ich einen dummen Spruch gemacht habe, finde ich schon auch, dass, also ich fühle auch eher eine, also dass Leute mit den Kritiken, die ich vielleicht so habe, zum Teil nichts anfangen können. Sich persönlich, also von bis persönlich auf den Schlips getreten hin zu, ich kann grundsätzlich mit dem ganzen Thema nichts anfangen, irgendwie, das passiert mir ja eigentlich fast immer. Also das ist ja jetzt nichts Neues. Das heißt, in meinem Alltag gehe ich davon aus, nicht verstanden zu werden. Mit meinen Ansprüchen zum Beispiel. Oder mit meinen Ideen. Oder mit meiner Sichtweise, weil ich weiß, dass sie irgendwie anders ist als vielleicht von anderen. So. Aber was ich halt spannend finde, ist, ich habe gerade gehangen an diesem Anderssein, weil es ja immer vorgeworfen wurde, dass wir so anders sind. Ich habe gerade überlegt, ob ich da nochmal irgendwas zu sagen. Tue ich jetzt nicht. Was uns wird vorgeworfen, so anders zu sein? Ja, dass wir so anders sein wollen. Das kam mal, so. Kam mal in irgendeinem Kommentar, dass wir so schrecklich anders sein wollen. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ich halt spannend finde, ist, dass mir, das ist ja das, wo wir eigentlich angefangen haben, dass das nicht solidarische oder dieses immer wieder abgrenzen müssen aus einer Ecke kommt, die, wo ich eigentlich Verbündete sehe. Und dass das eigentlich das Traurige ist, irgendwie, dass es da vielleicht tatsächlich gerade eine Tendenz gibt, dass sich da irgendwie abgrenzen zu müssen. Ich glaube, es ist noch nicht mal nur Verbündete für mich, sondern es ist halt einfach irgendwie ein Teil von mir selbst oder ein Teil von dem, worauf ich mich einfach ganz doll beziehe oder sowas. Also es ist einfach irgendwie, da sind für mich irgendwie lebenswichtige Zusammenhänge. Ich möchte nicht irgendwie ohne Feminismus sein und ich möchte nicht ohne Homo-Zusammenhänge sein. So, das ist einfach, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also so ist es für mich absolut unvorstellbar. Das ist für mich so eng verwoben in allem, was ich irgendwie denke und was mir wichtig ist. Das ist einfach ein so, das geht nicht. Und was ich dann vorhin eben schon meinte, dass einfach ein halt zu merken von, okay, irgendwie da liegt eben ein ganz anderes, da gibt es ein Gefälle, irgendwie ein gefühltes Gefälle von irgendwie so, ja, wir haben deine Solidarität gar nicht nötig. Oder andersrum, wir haben es nicht nötig, für dich in deine Richtung solidarisch zu sein oder sowas. Oder für das, was dir wichtig ist, solidarisch zu sein. Aber wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie auf dem Slutwalk rumlaufe oder irgendwie dem Kind erkläre, warum es vielleicht irgendwie wichtig ist, wenn es gerade irgendwelche Gleichstellungen ist, wenn es gerade irgendwie, wenn wir im Alltag irgendwie darüber stolpern, warum es jetzt gerade irgendwie alltagspraktische Geschlechtergleichstellungsfragen gibt. Warum dürfen Mädchen das und Jungs das? Oder warum sollen Mädchen auch das dürfen und nicht irgendwie, also so ganz, es gibt irgendwie so, ich mache auf so platter Ebene da irgendwie feministische Politiken oder wiederhole irgendwie Logiken. So, und das ist halt, das fühlt sich halt dann einfach relativ entwertet an oder irgendwie so ein so, okay, oder vielleicht ist es einfach so ein, okay, ich lerne gerade, vielleicht ist, bin ich einfach in einem sehr starken Lernprozess von irgendwie so, das wird niemals auf irgendwie einer annähernd gleichen Ebene passieren können. Das, was ich irgendwie bei zum Beispiel Feminismus und Homo irgendwie finde und mir rausziehe, wie umgekehrt. Es gibt halt nicht diese Idee von queer ist immer noch, er kämpft immer noch Freiräume für Feminismus und ist an wichtigen Punkten dran für Feminismus und Homo. Ja. Ist irgendwie bohren dort nach, wo es irgendwie dreckig ist, wo es unangenehm ist, irgendwie setzen sich, irgendwie verwenden unglaublich viel Lebenszeit und Energie darauf, irgendwie sich mit Dingen auseinanderzusetzen oder also so irgendwie nehmen Unsichtbarkeiten in Kauf und also so irgendwie so, es gibt so irgendwie, auch das kann ja irgendwie ein solidarischer Bezug sein zueinander, aber ich habe das Gefühl, dass das halt überhaupt gar nicht irgendwie, dass es da einfach nichts gibt. Also gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber sehr wenig. Ja. Also irgendwie ein... Gefühlt gerade gehäuft weniger, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen, ja. Ich fühle mir zwei Punkte an. Jetzt der eine ist jetzt schon weg. Also was mich jetzt eigentlich nochmal interessieren würde, aber ich glaube, das würde jetzt nochmal ein neues Fass aufmachen, ist, von was wir uns denn eigentlich so abgrenzen? Also was denn so die Sachen sind, wo wir irgendwie sagen... Das bin ich aber nicht, weil... Das ist jetzt die Frage, ob wir... Ich glaube wirklich, das wäre nochmal ein großes Thema. Ja, also ich glaube, es ist mir jetzt gerade zu groß, aber ich fände es halt ganz spannend, so als Überlegung von, okay, es gibt ganz viele Sachen, von denen wir sagen, will ich nicht. Und da wäre halt mal spannend zu sagen, okay, warum will ich, ne? Warum wollen wir das dann nicht? Zum Beispiel Differenzfeminismus. Zum Beispiel, ja? Was ist das Problem mit Differenzfeminismus? Wie ihr das immer sagt, ne? Wenn das irgendwie... Oder, Ja, aber es gibt halt, ich grenze mich halt nicht und es gibt nichts, von dem ich mich hundertprozentig abgrenze. Aber ich glaube, das gibt halt irgendwie, und aber es gibt halt Sachen, von denen grenzt auch du dich ja ab. Ja, aber eben auch nicht, nicht eindeutig. Ja, aber das wäre, also das meine ich ja, das wäre vielleicht einfach auch nochmal so ein, also das wäre schon nochmal ein Thema, finde ich so, weil, da läuft, ich glaube, so ein Identifizieren mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Wort oder mit einer bestimmten Praxis oder mit bestimmten Bewegungen oder Ideen oder Theorien oder so läuft ganz viel schon auch über ein Abgrenzen von irgendwas anderem. Und das würde mich schon nochmal interessieren, von was wir uns denn eigentlich so abgrenzen, weil wir kotzen nämlich schon auch ganz schön viel über bestimmte Sachen ab und sind genervt von und hauen uns Schlagwörter um die Ohren, was wir blöd finden und so und solche Sachen. Und das fände ich schon auch mal spannend, da mal zu gucken, warum wir das eigentlich machen und an welchen Stellen wir denn da vielleicht auch Sachen meinen, die vielleicht Leute, die sich damit mehr auseinandergesetzt haben, das gar nicht meinen oder so. Wo wir vielleicht auch nochmal dazu lernen sollten, ne? Ja. Ich glaube auch. Aber vielleicht ist das... Aber das ist, glaube ich, es lohnt sich da nochmal extra drüber zu sprechen. Fand ich schon interessant in dem Zusammenhang. Weil wir haben jetzt schon relativ viel über die anderen geredet, so, aber eigentlich relativ wenig über uns. Das fehlt mir gerade ein bisschen. Aber wir reden seit über 2 Stunden und ich habe das Gefühl... Und wir sind auf einer Party eingeladen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wäre vielleicht... Aber das würde jetzt nochmal 2 Stunden füllen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nee, ich finde es auch gut, das mal einfach auch unausgesprochen zu lassen. Also so irgendwie so, warum nicht auch mal eine einfach einseitige, also so, ich kann das sehr gerne, also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, das als jetzt einseitige Perspektive zu haben, aber das auch mal einfach so massiv irgendwie, wie sich dann einfach dann im Moment anfühlt. Es ist ja auch ein so, das war nicht immer so und es wird auch nicht immer so sein, sondern es gibt irgendwie Ereignisse, die das gerade irgendwie verstärkt haben. Und das heißt auch, dass es irgendwie Ereignisse geben wird, die das auch wieder irgendwie schwächen. Und wenn es die Zeit ist oder so. Aber ich würde das jetzt auch gerade ungern irgendwie relativieren, auch wenn ich das irgendwie sehe und das ja auch schon häufig, jetzt nicht nur in Bezug auf Podcasts, sondern auch einfach in Bezug auf uns, irgendwie, wie wir mit Sachen umgehen, irgendwie so, dass wir uns natürlich ganz krass und heftig irgendwie von Sachen abgrenzen und das ja aber auch, klar, also abgrenzen gehört dazu. Es ist einfach so, dass es, das gehört dazu, du kannst nichts dagegen tun, irgendwie dich abzugrenzen. Und wenn es nur in deinem Kopf passiert, so. Und das ist aber der spannende Teil, ist halt eben, wie man dann darüber kommuniziert. Nee, wie gesagt, ich würde das jetzt auch gar nicht aufmachen wollen, so, aber finde auch, wir können das auch so erstmal so stehen lassen, finde ich auch. Ja. Also liebe nicht queer verorteten FeministInnen und liebe nicht queer verorteten Schwulen und Lesben, wenn ihr das nächste Mal einen Anti-Queer-Text schreibt, denkt noch einmal drüber nach. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann, was du da gerade gesagt hast. Also seid doch mal mehr solidarisch. Bitte. Ich werde jetzt nicht auch noch so einen Aufruf starten. Vielleicht nein, aber gehen wir einfach mal an Musik über. Nein, aber ich fände es schön, einfach mal. Und nee, ich finde das schon gut. Also noch einmal drüber nachdenken, warum man das gerade macht, finde ich schon gut. Tut das gerade Not? Ja. Oder was für Ziele verfolge ich hier, wenn ich mich davon dringend abgrenzen muss? Ja. Ja. Das hätte ich ja gerne mal in den Kommentaren. Ja. Okay. Steff guckt mich böse an. Nein, eher angstvoll. Nee, weder. Nein, von irgendwie eher so dieses. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Achso, meinst du nicht? Nee, warum, dass Leute schreiben, warum sie sich irgendwie. Ja, wir sind jetzt nicht so. Also, wir haben zwar immer mal wieder ganz tolle Kommentare oder irgendwie. Aber so diese Kommentarmenge passiert ja einfach nicht. Ja, finde ich jetzt aber eigentlich ganz so gut. Ich freue mich ja eigentlich. Ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen, weil ich nie auf Kommentare antworte oder fast nie. Dann das würde bei noch mehr Kommentaren auch nicht besser werden. Also schreibt eigentlich keine Kommentare. Bitte, nein, keine. Oh. Denkt an euren Teil. Nein. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich, wirklich Musik machen. Ja. Sag mal. Ich hatte es irgendwo aufgeschrieben. Ich weiß, wo es ist. Du hast es versteckt. Du hast nämlich einen Zettel drüber geklebt. Wieso das denn? Also ich habe einen Zettel drüber geklebt. Wieso das denn? Damit du da noch mehr Notizen machen kannst. Nein, weil es einfach, es gab halt diesen Zettel und dann habe ich den halt irgendwo hingeklebt. Na gut. Also wir hören Come On, heißt das Lied? Come on! Möchtest du es gerne sagen, Steffen? Nein, ich finde, es passt nur so schön zu unseren ganzen Aufrufen. Von Zoe Lila, die hatten wir schon mal. Waren wir auch ganz begeistert. Und ich bin auf jeden Fall dieses Mal auch schon wieder ganz begeistert. Ich mag die Musik sehr gern. Jo. Jetzt können wir gar nicht sagen, kommt gut durch den Oktober. Kommt gut in den November. Kommt gut in den November. Wir hören uns im November. Es ist noch nicht klar, wann. Aber wir sind wild entschlossen, eine November-Folge zu machen. Okay. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Come. All those flashing lights, all the friendly voices. Cheap talk, so sweet, white noises. Calling you, calling me, all about calling the shots and they won't stop. Unless you kill yourself. All the love they give, all the heart they take in. Hands down, no, none, never mistaken. Falling and falling out, fuck, it's all falling apart and still they won't stop. Almost losing my mind. Yeah, I'm losing my mind. Yeah, I'm losing my mind. Yeah, I'm losing my mind. Yeah, I'm losing.